All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Ach, Weihnachten, ist es nicht schön? Ja, wir feiern Jebus seinen Geburtstag. Happy Saturnalia, liebe Römer. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber Feibel ist auch schon ganz feiertäglich gestimmt und schnurrt sich hier gerade ein Wolf. Feibel hört man in letzter Zeit gar nicht mehr so oft, das ist mir aufgefallen. Feibel ist ein alter Herr. Ach, guck. Er meldet sich sofort zu Wort, wenn man behauptet, er meldet sich nicht, ne, Feibel? Ja. Ja, Weihnachten und wir sind trotzdem da. Ja, das sind Qualitätsmedien. Genau, Genau. ihr habt dieses Jahr genug überwiesen und deswegen dachten wir uns, wir können uns diesen Gehaltseinbruch nicht erlauben und müssen auch an Weihnachten streamen. Unsere Bitcoins müssen fließen. Wir kriegen von jedem Zuschauer einen, ne? Das wird am Ende des Jahres überwiesen. Das hatten wir so ausgemacht. Ja, fangen wir einfach an, oder was? Ja, würde ich sagen. Hallo? Ja. Ja. Ja, das, was wir hier eingeblendet sehen, habe ich eingesammelt. Ja, das ist, warum mögen Kinder faschistische Cartoons wie Paw Patrol, die ich jetzt nicht kenne, aber Thomas the Tank Engine ist mir durchaus ein Begriff. Na, ich denke mal, Paw Patrol wird wahrscheinlich dieses sein, was hier, was wir hier sehen, also Ja. diese Tiere hier. Also ich würde sagen, eindeutig faschistisch. Also guck mal, der Junge, der hat schon so seine Hand so schräg nach oben Oh. irgendwie. Ja. Ah, das erinnert mich an die Power Ranger-Geschichte. Da hieß es doch auch immer, das it teaches your kids fascism. Ja, aber aber ich meine, Power Rangers, da wird ja noch Gewalt ausgeübt oder so. Da könnte ich dann noch verstehen, dass da irgendwer sich einen Kopf macht, aber Thomas the Tank Engine, also ich habe mir schon gedacht, wohin das geht. Vor allem, als ich dann den Hund hier in dem Polizisten-Outfit mit der Kamera da gesehen habe, dachte ich mir, okay. Und es ist auch so, also es geht darum, dass zum Beispiel auch die Welt von Thomas the Tank Engine so ein Cooperative Utopia ist, wo die Firmen halt alles bestimmen und alles geht nach Fahrplan. Ja, aber das ist Alle doch schön, wenn alles nach Fahrplan geht. funktionieren. Ja, das. Ja, aber das Wenn ist der harte Bus Arbeit, pünktlich kommt, genügend. dann entmenschlicht dich das doch. Ja, aber das ist doch harte Arbeit, dass jeder seinen Job ordentlich macht, genügend Ausruhzeit hat und sich um seine eigene Gesundheit kümmert, um dann bei Arbeitsbeginn die volle Leistung zu bringen und seinen Job akkurat zu erledigen. Das ist doch eigentlich was Schönes. Also, wieso kann man da keine Schönheit drin sehen? Wieso muss ein ordentlich funktionierender Fahrplan was Faschistisches sein? Also, ich komme da nicht mit. Also, ich weiß nicht. Ja. Ja, scheinbar ist dem so. Ihr müsst einfach vorsichtig sein, was ihr euren Kindern zeigt. Also, da müsst ihr echt auch mal selber vielleicht eine Folge gucken. Und wenn ihr dann seht, wie halt diese Moralität in eure Kinder gehämmert wird, dann solltet ihr sie davon fernhalten, weil nichts ist schlimmer für Kinder, als wenn sie so ein bisschen über Moral was lernen und dass man anderen helfen soll und all solchen Sachen. Ja, Related Article, 8 Fernsehsendungen, die deinem Vorschulkind was beibringen. Ja, und siehst du, was passiert da? Der Affe klebt irgendwie falsche Farben auf die Ampel, damit es Unfälle gibt, oder was? Ist ja total krass. Ist ein Saboteur. Ist das so eine Antifa-Show oder was? Antifa, der kleine Affe. Also ich distanziere mich hier von diesem Affen, der den Verkehr behindern will. Ich halte es nicht für in Ordnung, die Farben an der Ampel auszutauschen. Und damit distanziere ich mich von dem Affen, der hier gezeigt wird. Ja, ich finde auch, der stellt andere Affen in ein schlechtes Licht. Ja, nicht alle Affen sind so wie der Affe hier auf dem Bild. Also vor allem die im Weltraum. Genau. Die sind nicht so. Oh Gott. Warum geht es immer um die Sachen, mit denen man Spaß haben kann? Ah ja, und hier das Foto, das wir gerade eingeblendet sehen. Ist auch wieder mal symptomatisch für das, was gerade passiert, weil der junge Mann hier unten mit dem griechischen Helm auf, ihr seht, dass der irgendwie ein bisschen höhere Pigmentzahl hat. Und das ist ja auch völlig, ist mir auch egal, wenn das ein Söldner ist oder irgendwas. Aber wen wir hier vor uns sehen, ist niemand anders als Achilles, der Held von Troja. Und ich finde irgendwo, also wenn ich sehe, wie oft halt Leute angeschissen werden, wie jetzt letztens bei Ghost in the Shell oder diesem Film, diesem chinesischen Ding, wo Matt Damon mitgespielt hat, wie oft da rumgeheult wird, dass Leute mit der falschen Hautfarbe irgendeine Rolle von irgendeinem Charakter spielen. Aber auf der anderen Seite ist es völlig okay, halt Charaktere, die garantiert, also die eigentlich noch nie schwarz dargestellt worden sind und die auch, wenn man sich irgendwie die Geschichte anguckt, wenn sie existiert haben sollten oder ihre Vorbilder oder die Leute, die das geschrieben haben, hatten sicher keine Schwarzen im Kopf bei Achilles. Ich verstehe nicht, wieso sich da irgendwie ein Hollywood-Studio nicht einfach irgendwelche Leute holt, die sich mit afrikanischer Mythologie auskennen. Also das gibt ja, Afrika ist ein großer Kontinent, aber der mir auch einen Haufen Helden sagen, wieso muss ich da nicht einfach ein paar Helden-Epos, was ist die Mehrzahl von Epos? Epos, ja? Epen. Ein paar Helden-Epen, aus Afrika holt und die einfach irgendwie einen Hollywood-Film vernudelt. Also ich verstehe nicht, warum sozusagen, wie man auf die Idee kommt, dass jetzt dann Troja irgendwie schwarz wird. Also wieso nimmst du dir nicht einen afrikanischen Mythos? Ich verstehe das nicht. Das wäre doch viel cooler. So, ich komme einfach nicht fit, was sich die Leute denken, die mit so einem Schwachsinn ankommen. So. Also, ja, vor allem du, also es geht ja immer um dieses mythische Empowerment, von dem die immer sprechen. Und in welcher Weise macht mich das denn stärker, wenn man mich in ein Kostüm steckt, in das ich nicht passe und ich spiele die Mythologie anderer Leute nach? Wäre es dann nicht viel besser, Abels Vorschlag anzunehmen und zu sagen, okay, schwarze Schauspieler, schwarze Kultur, ne? Ja, weißt du, das wäre doch voll geil, weil ich bin mir sicher, dass es da irgendwelche geilen Stories gibt, die man bestimmt auch gut verfilmen kann. Und dann denke ich mir einfach so, Leute, dann nehmt doch mal 1 Million Euro aus eurem Marketingbudget raus und gebt die irgendeinem Akademiker, der da Nachforschungen anstellt, der euch Bücher zusammenträgt über die Geschichten, und dann müsst ihr noch euren Drehbuchautor mal in den Arsch treten, dass er sich das durchliest und dann daraus ein Skript schreibt. So, ich meine, was wäre daran furchtbar? Ich glaube, auch viele Leute in Afrika würden das total feiern, wenn man da was auf der Hollywood-Leinwand sehen würde. Aber wie schon im Chat rausgehauen wird, heißt es dann wahrscheinlich Cultural Appropriation, weil man sich einfach die Mythen von einem anderen Kontinent nimmt. Dann stellen wir doch denen einfach da irgendwo in der Mitte von Afrika, stellen wir denen ein Filmstudio hin. Und dann machen die das selber. Ja, das geht, glaube ich, nach hinten los. Ja, also, kann schon irgendwie sein, hast du recht. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf diese BBC-Netflix-Koproduktion. Ich denke mal, Paris wird in dem Film ein Transsexueller sein, der irgendwie mit Helena nach Lesbos flieht. Agamemnon sitzt im Rollstuhl und naja, ich gucke mir das nicht an. Oh, ja, scheiße, ich habe zu viel eingereicht, ich merke das schon. Ich muss die ganze Zeit reden. Ja, Gaming-Promo-Bilder. Die WASD hat es mal wieder erfolgreich geschafft, ihre Artikel in der ganzen deutschen Mediensphäre zu verstreuen. Das ist ja deren Geschäftsmodell. Den Scheiß kaufen ja nur irgendwie 3 Hipster in Berlin und für den Rest der Kohle muss irgendwie dann das Zeug verkauft werden an andere Plattformen und hier zum Beispiel auch an sowas Antikes wie Spieletipps.de. Ja, die gibt es noch, ja. Ja, und dann, und ja, es ist Satire, steht extra drüber, über diesem Artikel über Gaming-Promo-Bilder. Ja, es ist Satire, hätte sonst nämlich keiner gemerkt. Übrigens, wenn man das drüber schreiben muss, liebes WASD-Magazin, dann ist es schon richtig scheiße. Ja. Weil dann ist es in 99% der Fälle keine Satire. Ja. Scroll doch mal runter bis zu dem Foto mit dem schönen Gamergate-Pärchen. Das müsste, glaube ich, gleich das erste. Ja, das ist auch gleich das erste. Aber ich wollte vorher noch kurz zu diesem Cover einfach zu der Idee irgendwie sich über Spaß in Videospielen aufzuregen oder zumindest zu sagen, wie brauchen wir das? Brauchen wir das? Fun. Und dann Videospiele Spaß machen. Ja. Nein, müssen sie nicht. Videospiele sollten, also ich fände es gut, wenn es ein Manager-Simulation geben würde, wo du deine Steuererklärung machen musst, die dann total kompliziert ist, weil du verschiedene Daten nicht hast und dann virtuell anrufen musst bei deinem alten Arbeitgeber, um nach der Lohnsteuerkarte zu fragen, um ja, eine virtuelle Steuererklärung zu machen. Ich fände das eine total tolle Erfahrung. Virtuelle Haushaltstätigkeiten fände ja, ich auch super, dass man so spült in Echtzeit. Ja, weißt du, da kannst du dann auch eine VR-Brille verwenden. Und dann ja, mit Physik kannst du ja auch, wenn dir dann ein Teller runterfällt, geht der auch wirklich kaputt halt beim Abtrocknen, ne? Oder so. Also es kann ja, man coole Sachen machen. Und wenn dir der Teller dann runterfällt, dann musst du das als Verlust in der Steuererklärung angeben. Ja, solche Videospiele fände ich total toll, weil zum Beispiel Galactic Civ, wo ich im Weltraum mir ein Space Imperium aufbauen kann, meine eigenen Kriegsschiffe designen. Boah, Krieg ist so scheiße. Und mit anderen Völkern in den Krieg ziehen kann, das ist total langweilig. Aber eine virtuelle Steuererklärung, das würde mich reizen. Also, oh Gott. Das ist doch schon halber eine Trollfrage. Also Leute, die Frage wirklich ernst stellen, den hat man doch ins Gehirn geschissen. Oder? Auch Leute, die diese Frage nach Gamergate ernsthaft stellen. Also die wissen, dass sie damit nur provozieren. Weil es ist ja im Endeffekt eine der Thesen aus diesem wie man die Gamerkultur beendet Artikel von diesem Golding. Nee, ja, das sind sie ja auch komplett dafür. Ne? Also das muss man ja ganz klar so sagen. Das ist ja dieses Magazin, wo du dir auf der Internetseite irgendwelche Social Justice Gamer Aufdruck T-Shirts holen kannst. Ja, die dann sozusagen das nicht mehr hinbekommen, so subtle die Dinge zu machen, also weißt du, so ein bisschen so im Subtext mitschwingend, sondern die dann direkt T-Shirts verkaufen mit, wir sind Social Justice Gamers. So. Ja, und das hier, also ja, dieses Bild verkörpert zeitlose Gamergate-Ikonografie. Das Zelebrieren von Weiß als Wohn-, Stimmungs- und Lebensprinzip durchzieht die Bildmotivik mit selbstbewusstem arischem Impetus. Fenster, Couch, Gardinen vermitteln makellose Reinheit, eine gesunde Umgebung für gesunden Spielspaß, fern vom Wahn ethischer Dilemmata eines Papers, Please oder Orwell. Ja, Orwell, Alter. Oh. Du bist wahnsinnig klug. Du hast einen dystopischen Roman gelesen. Nee, oder es gibt ein Spiel, das so heißt. Mit Überwachung und so. Oh, ist nicht wahr. Aber Mann und Frau sind in Harmonie miteinander verbunden. Ein frühbiblisches Glücksbild. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Weil, ich meine, Satire. Satire bedeutet eigentlich, dass man mit komödiantischen Mitteln etwas überhöht. Aber das, was ihr da mal, ihr vermittelt einfach nur das, was ihr sagen wollt, in einem Gewand. Also es ist nicht Satire, wenn man Dinge sagt, die man genau hundertprozentig unironisch so meint. Ja. Das muss man diesen Social Justice-Leuten einfach mal erklären, dass Humor so nicht funktioniert. Ja, man kann sich nicht irgendwie auf ein Podium stellen und sagen, Hitler war scheiße. Und dann erwarten, dass die Leute anfangen zu lachen. Ja. Es ist... Aber das Ding ist halt, das ist deren Humor aus ihrer Linse heraus. Und da merkst du aber halt auch, wie groß dieser Disconnect ist von der sozialen Gerechtigkeitsklique zur übrigen Bevölkerung, weil deren eigener Humor einfach bei vielen Leuten gar nicht ankommt. Und Humor sollte eigentlich immer was Verbindendes sein. Und Humor funktioniert ja aber nicht, wenn du schon drei Scheren im Kopf stecken hast. Genau, also wenn du ideologisch dich zu sehr auf irgendwas eingeschossen hast, dann vergeht dir das Lachen. Und Lachen ist halt total wichtig, so, weil du damit besser kommunizieren kannst, so. Und, ja. Ja, wieso lacht ihr denn nicht, wenn ihr so Worte wie Impetus liest? Ich finde das unglaublich witzig. Impetus. Ja, und auch, könnt ihr euch mal entscheiden, waren wir jetzt die Virgins, die bei Mutti zu Hause im Basement sitzen, oder sind wir die mit dem hübschen blonden Mädel, die in einer teuren weißen Wohnung sitzen? Könnt ihr euch irgendwie entscheiden? Weil ich fände das irgendwie anstrengend, diese Doppelidentität aufrechterhalten zu müssen, damit ich in euer Weltbild passe. Oh. Außerdem sind die Controller voll alt. Ja, und sie haben auch in dem Stockfoto das Sony-Logo schlecht wegreduziert, aber gut. Und wer spielt schon Konsole? Also ernsthaft. Bei das denen sind die wieder gar nicht eingeschaltet, oder? Kommt drauf an, aber normal müssten sie eine Farbe hinten drauf haben, ja. Ja, aber auch dieses sich über diese Stockfotos so lustig machen, das sind halt so low-hanging fruit. Also, es ist kein guter Aufhänger für einen Satire in Anführungszeichen, Artikel. Ja, aber du musst halt so denken, wie irgendein Kulturkrieger, der halt in Werbung und so ein Kram überall irgendwie Erziehung und sowas vermutet. Ja, das mit als Kulturkrieger, also da haben wir ja zurzeit auch den Film Star Wars. Wenn ihr bei Star ein T einfügt, dann habt ihr Star Wars. Und da seht ihr die faschistische Propaganda von Hollywood, um die westliche Gesellschaft wieder auf Krieg hier einzuschießen. Star Wars, denkt darüber mal nach. Also, das, so Botschaften werden um Weihnachten herum gesendet. Also, naja, das sind bestimmt Leute von der NATO, die das machen, und Freimaurer und Echsenmenschen. Genau. Wisst ihr? Also, wenn ich so die Kritiken zum neuen Star Wars lese, dann denke ich schon, dass das die Echsenmenschen waren. Ja, geht am besten ins Kino, kauft euch eine Karte und dann lauft durch die Reihen und sagt Papers, please. Ja. Star Wars, denkt mal drüber nach. Ich finde das so scheiße, ich fand Papers, Please gut. Das war ein gutes Spiel, weil es ein gutes Spiel war und eine gute Story erzählt hat und sogar noch für jemanden, der nicht in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen ist, irgendwie so ein bisschen vermitteln kann, wie die Stimmung in den sogenannten sozialistischen Staaten damals war. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum die immer da eine Grenze ziehen wollen, weil genau dieses Spiel ist einfach ein schlechtes Beispiel, weil das ist so oft gekauft worden, das können nicht nur Social Justice Warrior gewesen sein. Und ich denke, der Großteil hat es gekauft, weil es ein gutes Spiel war. Aber in ihren Hirn sind sie halt die Guten, und die Guten, die spielen halt solche Spiele, und die Bösen würden solche Spiele überhaupt gar nicht spielen. Das ist vollkommen unmöglich. Und auch Orwell, das ist halt Orwell, auch wieder Orwell, der war Punkt. Ja, Orwell war ja auf jeden Fall Kritik am Trump-Regime, ne? Das ist ja nicht, also wenn man jetzt hier irgendwie die Sprache ändern will, irgendwelche Sterne dazu packen will und so ein Kram, oder alle möglichen, irgendwie die Geschichtsschreibung verändern, Frauen einfügen und so, das hat mit Orwell überhaupt nichts zu tun. Aber hier so Fake News sagen, nachdem man das selber erfunden hat, oder alternative Fakten, das ist auf jeden Fall Orwell, und ja. Lest keine WASD, der Artikel lässt sich einfach zusammenfassen. Das ist okay. Nicht gut für euer Gehirn. Welchen war es an der Stelle ab, ja? Spielt lieber ein gutes Videospiel. Faktencheck ist sexy. Bitte rechts auf den Autorennamen schauen. Hengame, Jakobi, Fahrer. Ich hoffe, dass die auch ein schönes Weihnachten hat. Ja, es geht darum, dass wir alle diese Sachen mit dem schwedischen neuen Konsentgesetz falsch verstanden haben. Und Hengame erklärt uns jetzt, warum das so ist, weil so unromantisch stellen sich viele Leute einvernehmlichen Sex vor, mit Unterschrift und Bestätigung durch einen amtlichen Ausweis. Dabei ist es doch nur nicht mehr nach dem Prinzip Nein heißt Nein, sondern nur Ja heißt Ja. Etwas, wovor wir seit Jahren warnen, das einzuführen. Das ist ganz, siehst du, das ist doch nur das. Ja? Ist der Sex nicht einvernehmlich, gilt er als Vergewaltigung und somit als Straftat. Die Unschuldsvermutung besteht weiterhin. Aha. Aber... Ja, genau, weil sie wahrscheinlich darunter versteht, dass die Unschuldsvermutung bedeutet, wir gehen davon aus, dass die Frau unschuldig ist. Ja, vor allem, ich meine, also wenn jetzt sie sich nach einer Woche entscheidet, dass es eine Vergewaltigung war, was ja nach dem Gesetz möglich ist, und er zugibt, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt hat, dann ist er doch eigentlich schon durch. Weil dann stimmt der Teil ihrer Aussage und das andere kann ja nur sie wissen, ob sie Ja gesagt hat oder ob sie das wollte oder nicht. Zack. Also ich weiß ja nicht, wie man das rechtlich umsetzen will, ohne dass es Kollateralschäden gibt. Ach, Schweden sollte es mal machen, dann kannst du als schlechtes Beispiel vorangehen. Ich finde es klasse. Die Bedeutung ist eher symbolisch, das neue Gesetz könnte vermeintlichen Grauzonen entgegensteuern. Also schon zwei Konditionen. Ne? Es ist Situationen, in denen eine der involvierten Personen weder ausdrücklich kommuniziert, dass sie keinen Sex möchte, noch dass sie Lust hätte. Schließlich fließt so ein Nein in vielen Fällen nicht so einfach über die Lippen, sondern bleibt aus Angst vor Konsequenzen und Abhängigkeitsverhältnissen aus. Da sind wir halt wieder bei dem Weinstein-Dilemma. Ian McKellen hat sich ja dazu jetzt auch mal geäußert und hat gesagt, dass es durchaus auch, zumindest hat er es so formuliert, in den 60ern und 50ern gab es durchaus Schauspielerinnen, die sich hochgeschlafen haben, die halt gesagt haben, hier, wenn du mich besetzt, kriegst du alles. Also warum sollte es das heute nicht mehr geben? Und was ist das dann für ein Abhängigkeitsverhältnis? Ich glaube, dass das Feindpropaganda des Patriarchats ist und dass es sowas niemals gegeben hat, noch nie, nirgendwo. Also, genau, denk mal an die Unschuldsvermutung. Ja. Und wenn die Welt dann dazu schreibt, Schweden ist jetzt das unromantischste Land der Welt, gleich hinter Saudi-Arabien und dem Iran, ist das rassistisch, weil Saudi-Arabier und Iranier sind Rassen, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Genau, Gott, die können auch diese Gesetze, die da gelten in diesen Ländern, die sind genetisch, scheinbar. Es liegt nicht, ist nicht einfach eine dumme Idee von, wie diese Kulturen da im Moment sind, sondern das scheint alles irgendwie rassisch zu sein. Die Kulturen sind doch so nur, weil wegen der toxischen Männlichkeit. Glaubt Frau Jakobi-Fahrer oder wie sie heißt. Die toxische Männlichkeit? Heißt auf Schwedisch Jakobi-Fahrer, glaube ich. Jakobi-Fahrer Brö. Ja. Ist das überhaupt noch Sex, wenn er nicht sexy ist? Gute Frage, Hengame. Da scheint Hengame eine Expertin zu sein. Wer auf nur Ja heißt Ja so reagiert, macht nicht den Anschein, ein Nein verkraften zu können. Genau diese Menschen sind es, für die andere Körper ganz selbstverständlich verfügbare All-You-Can-Eat-Buffets sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Hengame von einem All-You-Can-Eat, also ich meine, oft sagt man ja, dass Leute projizieren. Aber ja. Ja. Ja, vor allen Dingen habe ich doch bei Funk gelernt, die Frau wäre keine Frau und auch kein Mann, sie wäre nicht binär. Und ja, also im Prinzip kann es ja auch sein, dass sie auch dann quasi dafür sorgen muss, dass es Consent gibt. Zwischen sich selbst oder was? Also ihr nee. Männlicher Teil und ihr weiblicher Teil. Zwischen ihren wie auch immer gepolten Partnern. Ja, aber warte, die schreibt doch hier wieder, oder eine dieser Konsens-Apps benutzen. Sind nicht die Konsens-Apps auch Teil von Rape-Kultur? Also, nee, das ist ja jetzt die, da in dem Bereich hat sie ja praktisch die Reaktionen der Kritiker karikiert, wenn ich das mal hochtrabend sagen darf. Das sind also die Fragen, die jetzt die ganzen Kartoffeln stellen. Ja, wie gut, dass die... Diese Teelichter aus 100% reinem Bienenwachs duften wunderbar und sind handverpackt in einem Zylinder aus handbemalter Pappe. Dazu gebe ich keinen Konsent. Die Bienen werden ausgenutzt. Ja. Das ist so ein glorreiches Kollektiv und da kommt dann einfach so das Patriarchat und sorgt und sogar dafür, dass sie nicht gestochen werden, so in dieser feinen, sauberen GEMA-Geld-Welt. und klauen einfach den Bienen ihren kostbaren Honig. Damit ernähren die ihre Kinder. Ja. Denkt doch einmal an die Kinder von den Bienen. Und ersetzen das durch billiges, industriell produziertes Zuckerwasser. Und die Leute sind ja nur neidisch darauf, dass in diesen Gesellschaften die Frau die Obermacht hat. Wir würden viel besser leben, wenn bei uns die Männer auch nur Drohnen wären. Die arbeiten und sonst nichts tun. Genau, so ist es. Oh ja. Lila Sassoor, ihr erinnert euch. Die Dame hat damals diesen Pussyhead-Marsch gegen Trump mit initiiert und dann ist sie ein bisschen unter Feuer gekommen, weil sie durchaus radikal-islamischen Blödsinn redet. Ja, und jetzt kommt raus, eine ehemalige Mitarbeiterin von ihr sagt, sie ist sexuell bedrängt worden in diesem in dieser Organisation von Sassoor und sie ist zu der Dame hingegangen und hat gesagt, der und der versucht mich sexuell zu bedrängen. Und was ist dann passiert? Frau Sassoor hat sich laut der Aussage dieser Frau vor den Belästiger gestellt. Und sie ist rausgeflogen im Endeffekt aus der Geschichte. Ja, oder ist weggemobbt worden. Und die Sassoor hat ihr noch angedroht, sie würde nie wieder einen Fuß auf den Boden kriegen in politischen Jobs. Wenn sie nicht die Klappe hält. Ich find's klasse. Also, ich find's gut. Linda Sassoor. Aber muss ich auch überlegen, weil warum die Frau jetzt dann zur Presse rennt und auch nicht. Ich verstehe es nicht bei den Amis, warum die nicht zur Polizei gehen, wenn was Schlimmes passiert. Also generell ist mir dieses Ding einfach fremd, dass du innerhalb dieser Firmenkultur oder innerhalb deiner Universität dann zu irgendwelchen beauftragten Leuten gehst. Warum gehst du nicht einfach zur Polizei? Da komme ich sehr oft einfach geistig nicht mit. Also wenn du wirklich denkst, dass dir was Schlimmes widerfahren ist, dass du was Schlimmes gesehen hast, geh doch bitte zur Polizei. Ich verstehe es nicht so. Ja, wobei ich die Arbeitsverträge, von denen ich kenne in Amerika, da wird das ja auch alles ein bisschen freier irgendwie gehandhabt, wenn die da irgendwie der Meinung sind, sie können ihren Beschäftigten irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln auferlegen und weiß ich nicht, ob die dann da sogar reinschreiben können irgendwie, dass sie quasi erstmal alles intern lösen müssen, bevor sie sich an irgendwen anders wenden dürfen. Was ist das hier? Geschlecht hat immer auch mit Körpern zu tun. Es gab ja letzte Woche diesen 4Gender-Studies Hashtag, den werden ja einige von den Zuschauern sicher auch mitbekommen haben. Das war ein Aktionstag der Gender Studies in Deutschland, um halt was gegen diese schreckliche AfD-Propaganda da zu setzen, dass Gender Studies hanebüchener Blödsinn und Esoterik sind. Weil das kommt ja nur von den Rechten. Ja. Muss ja, ist ja inhärent rechts, weil die Gender Studies sind gegen die Kernfamilie und Die Amadeo Antonio Stiftung hat ja auch gesagt, dass Vater, Mutter, Nazi ganz schlecht sind und so. Und deswegen musste jetzt dieser Aktionstag steigen. Ich denke, die Kritiker der Sache waren relativ erfolgreich an diesem Aktionstag. Also es war sicherlich höchst, also mindestens 50-50, würde ich mal sagen, was die Oberhoheit über den Hashtag anging mit Kritik und halt Posts von den Leuten, die Gender Studies gut finden. Und das hier war einer der Posts von den Leuten, die Gender Studies gut finden, nämlich sollte das hier so ein bisschen erklären, was Gender Studies wirklich sind und warum ich die ernst nehmen muss. Ich scroll mal ein Stück runter, bitte, Chris. Ich hatte da diesen einen Satz, den hatte ich auch im Inneren nochmal zitiert. Moment, lalalala, feministische... Cyborgs, Testosterongehalt. Ah, wo war das denn? Der Körper und seine Materialität. Und dann... Wo war das denn? Bla. Oder war das ein anderer Artikel? Bin gerade etwas verloren. Es war so viel Gender diese Woche. Kulturelle Normen. Die Aussage, Frauen können Kinder gebären, ist somit verkürzt und ungenau. Ja. Damit ihr das mal wisst. Warum? Also, warum ist das verkürzt und ungenau? Also, bei so einer Aussage, wo man jetzt mit irgendeinem geistigen Schiss ankommt, da würde ich jetzt halt noch gerne Erklärung. Da ist ja, wissen. Ja, kommt im nächsten Absatz. Wie jede Wissenschaft steht auch die Geschlechterforschung vor der Aufgabe, unzulässige Generalisierungen und ungenaues Alltagswissen in Frage zu stellen und Wege zu suchen, wie solches Wissen präzisiert, spezifiziert und erweitert werden kann. Die Aussage, Frauen können Kinder gebären, hält die Vorstellung eines weiblichen Körpers aufrecht und gestaltet sie mit. Präzisieren und genau vor allen Dingen. Präzisieren. Was ist eine Frau? Eine Frau ist eine menschliche Person, die Kinder gebären kann. Nee, das ist nicht präzise genug. Weil das Ding ist halt, was? Das ist halt alles einfach nur Mumpitz. Wie können diese Menschen erwarten, dass es die normale Gesellschaft frisst? Was für eine verklausulierte Scheiße, die hier fabrizieren. Also es tut mir leid. Also eine Frau ist ein Mensch, der halt Nachkommen hinbekommt, wo es wächst, so. Biologie irgendwie. Und jetzt heißt es dann, ja, aber das schließt wen oder was aus? Also, weißt du, die kommen dann wahrscheinlich mit der Trans-Schiene und es ist nur die Identität und tralala. Aber die haben schon so viele Schritte gemacht und sind schon bei irgendwas angekommen, wo man als normaler Mensch einfach gar nicht mehr mitkommt. Wo ich mir einfach nur denke, weiblichen Körpers aufrecht und gestaltet sie mit, hält die Vorstellung, was? Hä? Seid ihr geistig behindert? Ihr habt zu viel dekonstruiert. So, Die Aufgabe der Gender Studies ist an dem Punkt dieselbe wie diejenige jeder anderen Wissenschaft. Wenn sich Marie Curie mit dem damaligen Wissen über die chemischen Elemente zufrieden gegeben hätte, wären Radium und Polonium nie entdeckt worden. Ja, verstehst du, da hätte sich kein anderer drum gekümmert. Genau da, bei der Notwendigkeit, ungenaue Kategorisierungen aufzubrechen, treffen sich Butlers Einsichten mit der naturwissenschaftlich orientierten Geschlechterforschung. Tatsache. Ich finde, es ist ja schon eine Frechheit, sich mit dem Namen Marie Curie zu schmücken, wenn man mit so einer postmodernen Kacke ankommt. So, was soll das? Das eine ist eine erfolgreiche Frau, eine Wissenschaftlerin, die, glaube ich, als erste Nobelpreis in zwei gebietsfremden Bereichen hatte, Chemie und Physik, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier haben wir Leute, die dir erzählen wollen, dass wenn du als Mann sagst, ich bin eine Frau, dass das auch ein Mann ist oder eine Frau, weil Gründe. Ich bleib da halt bei Biologie. Jeder Mensch soll so sein und sein Sach machen, so wie er will, aber am Ende des Tages ist halt so, bist du in der Lage zu reproduzieren, so, und was ist dein Teil bei der Reproduzierung von menschlichem Leben, und eine Frau ist, kann halt, ja, ein Baby, ja, halt, ja. Und ich meine, man kann einen Zusammenhang zwischen Curie und Gender Studies aufstellen. Also beide sind komplett verstrahlt. Ja, das stimmt allerdings. Also. Ja, und wenn die nicht damit angefangen hätten, wäre es nie so weit gekommen. Aber auch diese kindliche Auffassung von Wissenschaft, wenn die Curie das nicht gemacht hätte, wären Radium und Polonium nie entdeckt worden. Stellt euch das mal vor. Es gibt in der Wissenschaft sowas nicht, wie dass an verschiedenen Orten die gleichen Entdeckungen irgendwie kurz nacheinander oder wie auch immer. Das existiert ja nicht. Guckt euch nur mal die Entdeckung des Radios an und des Fernfunks, also Telefon und Radio, wie viele Leute an unterschiedlichen Orten dort Erfolge gemacht haben. Also einfach nur zu sagen, dass Person X Radio erfunden hat, ist einfach Mumpitz. Ja, weil das ist wie mit Edison und all diesen Legenden halt. Ja. Also das Ding ist ja, also ich habe mir mal eine Zeit lang halt ältere wissenschaftliche Entdeckungen angeguckt und voll oft ist es halt so, dass irgendwelche Leute zufällig was gefunden haben, während sie an was anderem geforscht haben und dann halt ihre Ergebnisse aufgeschrieben haben, das veröffentlicht haben und dann haben sie was gefunden. Aber sie haben das ja nur sozusagen als erster kategorisiert. Sie haben ja das nicht erfunden, sondern sie haben es entdeckt. Also weißt du, du tust ja Radioaktivität nicht erfinden. Das ist ja nicht erst durch Curie da, sondern das war vorher schon da. Und sie hat es halt mal verständlich dann rübergebracht. Also. Ja, aber wie gesagt, es ist halt so, ist das Niveau von deren Wissenschaftskritik. Und deswegen möchte ich die Gender Studies nicht als Wissenschaft anerkannt sehen. Ja, wie gesagt, es ist so ein Artikel, wo man mal genauere Einsicht in die Argumente, in die sogenannten Argumente unserer Gegner. Ich habe ja unter dem For Gender Studies Hashtag einer Gender-Wissenschaftlerin auch sogar Geld geboten. Ich habe gesagt so, hey, guten Tag, können Sie mir Artikel empfehlen oder Bücher, die ich lesen kann? Und war auch sehr freundlich und höflich. Und dann kam nur zurück, ja, das mache ich nur für Geld. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, 25 Euro, wie viel kriege ich dafür? Kriege ich 10 Studien und 5 Buchempfehlungen? Weil wenn du in einem Thema drin bist und jemand zu dir sagt, kannst du mir ein paar Tipps geben, dann kannst du doch zu jedem Zeitpunkt mit 5, 6 Büchern angeschissen kommen, wo du sagst, lese mal das oder das oder das. Und ich habe der Frau Geld angeboten und ich war in dem Moment wirklich auch gewillt, das zu zahlen. Ich dachte mir einfach nur, kommt da was? Und es kam aber nichts. Da dachte ich mir auch, meine Güte, Alter, du bist ja Doktorin in Genderwissenschaften und tust mit einem dämlichen Affen dich auf Twitter rumschlagen und dann kriegst du sogar noch Geld angeboten. Und, ja, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jeden Spoon feeden, Alter? Educate yourself, Shitlord. Ja, schließlich hat ihre Ausbildung Geld gekostet, weißt du, 25 Euro die Stunde. Was ist denn das hier für Taschengeld? Ja? Ja, ihre Ausbildung hat doch aber mein Steuergeld gekostet. Also ich wäre definitiv dafür, dass man den ganzen Gender Studies Kram und kritische Kommunikationswissenschaften, die jetzt erst neu gegründet worden sind dieses Jahr, dass man das alles schön privat finanzieren kann, wenn man da 80, 90.000 Euro Studiengebühren auftreiben kann, um das zu studieren. Go for it, mach es. Ja, Mann. Aber ich will BAföG nur noch für Studierende, die was, weißt du, man guckt sich an, welche Studienfächer werden gebraucht und dann bestimmt Angebot und Nachfrage, welche dieser Fächer vom BAföG finanziert werden. Und der Rest, den musst du alles privat finanzieren, durch Arbeit oder durch Mama und Papa und so. Ja, ja, und dann will ich das denen auch gönnen. Die sollen es dann ruhig machen, wenn sie ihre Zeit mit sowas verbringen wollen. Aber ich will halt einfach nur kein Steuergeld für kritisch-marxistische Kommunikationswissenschaften ausgeben. Also, ja, aber dann bräuchte man schon ein Stipendiensystem für Leute, die aus anderen Einkommensschichten kommen als der Mittelschicht, weil wenn du halt einen super begabten jemanden, der irgendwas hast und sei es wegen mir Musikgeschichte, Theorie oder irgendeinen Scheiß, dann sollte ich den auch fördern können, auch wenn seine Eltern das Geld nicht haben. Also fände ich schon gut, wenn Universitäten und gerade auch halt Studiengänge, die vielleicht jetzt nicht produktiv sind, wieder irgendwie Spielzeug der Eliten würden, wie das früher war. Ja, aber mit sowas offen. Wenn jemand unbedingt Archäologe werden will, weil er Indiana Jones gesehen hat und sein Vater ist aber halt nur irgendwie Hartz IV, Ja, ich meine, früher hast du es ja so gehabt, ja, dass halt eben die reichen Geldgeber sich ihre Zöglinge ausgesucht haben und die dahingehend finanziert haben, ja. Zum Beispiel, weiß nicht, so ein Mozart oder so, der wurde entdeckt und dann haben halt die reichen Leute gesagt, oh gut, den sugaren wir mal ein bisschen, ne. Aber das hat ja dann auch Haus und Hof für solche Sachen, verdammt, die Katze nervt. Hey, hallo, Entschuldigung, das hat ja dann Haus und Hof für so Studienfächer wie Gender Studies auch geöffnet, ja, dass halt quasi so gesehen wurde, ach ja, wir können ja alles hier mit durchziehen, nehmen wir das auch gleich mit. Nee, das sehe ich nicht so. Also ich finde... Ja, ich habe dich auch lieb, ciao. Es gibt Geisteswissenschaften, die ich auf jeden Fall schätze und die auch studiert werden müssen und auch von Leuten vielleicht, die das Geld nicht haben, um das zu finden. Also das sehe ich schon so, aber es gibt halt auch Fächer wie Gender Studies, die ich eher als Krebs am universitären System sehe. Ja. Würde mir reichen, wenn Gender Studies zurückgedrängt würde, vor allem aus diesem, weil die haben ja den Anspruch, sich in jedes einzelne Fach reinzuklemmen. Hm. Weil sie ja, wie das irgendwo formuliert wurde, auf Twitter, sie helfen, angemessenes Wissen für das 21. Jahrhundert zu erschaffen. Den Fachbereichen. Also die Physik braucht Gender Studies, damit die Physik angemessenes Wissen für das 21. Jahrhundert erschaffen kann. Ja, ist halt oh, das hört sich schon so absolut utopisch an, Alter. Wir sind die Gruppe, die euch hilft, angemessenes Wissen zu erschaffen. Meine Fresse, Alter. Ja, das ist das. Sonst ja, nix selbst. Das könntest du so nehmen und in den gammeligen dystopischen Roman einbauen und es wäre eine gute Zeile. So. Ja. Das zeigt aber wieder, dass dieses Gender Studies wie so ein Parasit ist, der sich immer an andere Sachen dran heften muss, um irgendeine Relevanz zu haben. Kann gar nicht auf eigenen Beinen stehen. Und ja, ich esse wieder. Alles außer Puppen. Technik, Spielzeug für Mädchen. BBC-Experiment. Jungs versus Mädchen, Spielzeug. Ist es diese Metastudie mit 75 Ländern, mit mehreren Millionen Teilnehmern, die alle herausgefunden haben, dass egal in welchem Kulturraum du bist, auf egal welchem Kontinent, dass Jungs und Mädchen halt verschiedene Spielzeugsorten mögen, so, oder liege ich hey, also ich habe es eigentlich reingestreut, es ist mir bei meinen Feminismus-Recherchen vor die Füße gekullert. Ich fand einfach den Namen super. Alles auf der Puppen. Und finde es halt toll, dass immer mehr so super wichtige Websites sich drum kümmern, dass Kinder nicht geschlechtergerecht spielen, sondern so spielen, wie sie wollen, so spielen, wie die Eltern das wollen. Wenn man jetzt runterscrollt, kommt, glaube ich, so ein Bob der Baumeister. Ach so. Es gibt eine weibliche Version irgendwie von Bob der Baumeister wohl. Ich fand das so lustig, weil sonst machen sich diese Feministinnen doch eigentlich immer drüber lustig, dass Lara Croft nur ein weiblicher Indiana Jones ist im Endeffekt oder so. Und finden das nicht gut. Ah ne, das war hier ein Video. Okay, ne, da drunter ist das hier genau. Das ist Bobby die Baumeisterin. Ja, ja. Das zeigt mal wieder, wie weit deren Horizont reicht. Nämlich ultra genau sexy. Bis dahin, wo sie einen Charakter, der bei den kleinen Kindern etabliert ist, nehmen und einfach das Geschlecht ändern. Super. Das ist sehr originell. Dafür sollte man 8 Jahre lang Gender Studies studieren, um dann mit der Idee angeschissen zu kommen, guck mal, da ist irgendwas, könnt ihr bitte das Geschlecht ändern. Ja. Wow. Und wer trägt auf dem Bild wieder die schwere Last? Natürlich die männlichen Figuren. Da hast du gerade ihre Geschlechter geraten. Du weißt gar nicht, wie die sich identifizieren. Ich find, der mit dem Pallituch sieht aus wie ein Einwanderer. Also ich finde, das ist sexistisch und transphob, wenn du einfach so denkst, dass die jetzt männlich sind. Vielleicht sind es ja Demigurgen. Also ich finde das aber auch ziemlich sexistisch und rassistisch von dir, dass du einfach annimmst, dass sie sich anders identifizieren, als ich das gesagt habe. Ja. Mhm. Down the rabbit hole. Intersektionalität. Schachmatt. Das ist eine Empfehlung, wenn man sich halt irgendwie mal auch wieder so ein bisschen die andere Seite anhören will. Das ist ein Beitrag auch zu dem For Gender Studies Ding. wo halt, das ist über eine Stunde lang, also ist jetzt nichts, nee, oder 53 Minuten lang, das ist jetzt nichts, was wir hier hören können, aber wenn ihr mal so eine Zusammenfassung der Mainstream-Standpunkte zu dem Thema braucht, dann hört euch das an. Das sind so verschiedene Dinge, Interviews mit verschiedenen verschiedenen Wissenschaftlern, in Anführungsstrichen, und Publizistik. Und da habe ich auch das her mit dem, wir müssen ein angemessenes Wissen für das 21. Jahrhundert schaffen. Ja. Das finde ich auch so geil. US-Präsident Donald Trump, der seinerseits ja Sexismus salonfähig gemacht hat, Punkt. Alle haben gesagt, dieser Grab 'em by the Pussy-Spruch ist peinlich und dumm. Ja. Wie kann er dann Sexismus salonfähig gemacht haben? Ja, und vor allen Dingen, wenn er mich fragt, macht eher diese ganze Gender-Studies-Geschichte Sexismus salonfähig, indem es halt eben sagt, so das Erste, was uns interessiert, ist, was die Leute in der Hose haben. Ja, die saure Gurke, der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern, über die haben wir schon mal gesprochen. Das ist so ein unglaublich witziger Negativpreis von den Medienfrauen. Und letztes Jahr oder vor 2 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, hatten wir darüber gesprochen, weil diese saure Gurke nämlich verliehen wurde an eine Redaktion vom WDR, die einen Beitrag gemacht hat über so ein paar Leute, die halt Antifeministen sind. Und in dem Beitrag ging es halt auch so um häusliche Gewalt gegen Männer und solche Dinge. War ein total sachlicher Beitrag, gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen, aber natürlich sofort von wegen, oh mein Gott, ihr redet über Männer, hier saure Gurke. Und dieses Jahr hat es hier den Klaus Kleber erwischt. Und der schreibt jetzt hier, liebe Medienfrauen, ich will niemanden beleidigen oder verletzen, aber ich nehme diesen Preis nicht an, weil erstens ich ihr Anliegen teile, zweitens es 2017 ist. Es ist 2017. Drittens, der Pranger in Deutschland. Nicht mehr lange. Ja. Der Pranger in Deutschland 1853 final überwunden wurde, auch nicht mehr lange. Und viertens, eine saure Gurke eins nicht sein darf, geschmacklos. Ja, und es ging um diesen Beitrag hier. Moment. Haben wir Ton? Ja, es gibt noch Ton. Ich musste nur erstmal gucken, dass ich hier die. So. Guten Abend, Frau Furtwängler. Guten Abend, Herr Kleber. Hallo. Sie schauen ja nicht nur Fernsehen und Filme, Sie machen sie auch. Sie kennen das Business. Wozu brauchten Sie Zahlen aus dieser Analyse oder haben Sie eine Agenda damit? Nein, Agenda wäre wirklich zu weit, zu hoch gegriffen. Ich würde definitiv sagen, wie viele andere hatte ich ein diffuses Gefühl, ein Gefühl, irgendwas ist hier, es gibt hier eine Unwucht, ein Ungleichgewicht, aber wie viele andere hatte ich einfach das Bedürfnis, dem mal Fakten und Zahlen gegenüberzustellen. Ich bin ja sozusagen in meinem Vorleben als Ärztin durchaus als Wissenschaftlerin an Zahlen und Fakten interessiert und das war eigentlich der Ansatz zu sagen, wie sieht es denn tatsächlich aus? Das heißt, Sie waren unangenehm überrascht von dem, was Sie sahen? Was denn überhaupt? Ja, würde ich so sagen, würde ich so sagen. Manche reagieren darauf, indem sie sagen, naja, haben wir eh schon gewusst und hat mich nicht erstaunt. Aber auf eine Weise ärgert mich das, weil ich denke, eigentlich dürften wir nicht so lässig drüber hinweggehen, wenn wir sagen oder wenn wir sehen, Frauen kommen nur halb so oft vor wie Männer on screen. Und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ja, das ist der Knackpunkt. Es gab irgendwie eine Erhebung, wonach halt eben, ja, Frauen halt in den Medien nicht oft genug vorkommen, angeblich, nach deren Ding. Und ich finde es auf jeden Fall schon mal echt nicht gut, dass du sie gleich gefragt hast, ob sie eine Agenda hat. Diese Frage kann ich übrigens beantworten. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also, das Ding ist halt auch, bei jeder dieser Erhebungen würden mich halt gerne die Datensätze interessieren, weil generell, wenn es so um Frau und Mann und Unterschiede gibt, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass da statistisch gelogen wird. Weil es gibt noch ein paar Details auch dazu, die ganz lustig sind. Ich fahre noch mal ein bisschen weiter ab. Kann es nicht sein, dass Hollywood zum Beispiel, aber auch die großen deutschen Fernsehsender, die haben ein ganz feines Gefühl dafür und sehen das ja auch in ihren Einschaltquoten, was das Publikum sehen will Und wenn das Publikum was anders sehen wollte, dann würden die sich wahrscheinlich Hollywood zuallererst kräftig umstellen. Das heißt, was Sie wollen, ist eigentlich das Publikum umerziehen. Das würde ich so nicht sagen. Ich würde das aber so sagen. Also, ich würde das auf jeden Fall so sagen. Und ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass er das direkt merkt und auch vor allen Dingen, ja, auf dieses von wegen so, naja, die können ja nehmen, wen sie möchten. Und die optimieren ihre Sachen ja schon so, dass die Leute halt sich da hingezogen fühlen. Ne, das Spektakel so von den Medien. Das ist ja jetzt nicht so, dass da nicht eine Nase lang irgendwie mit der Lupe geguckt werden würde, was die Leute irgendwie interessiert und dann alles danach ausgerichtet werden. Ich bin auch weit davon entfernt, jetzt irgendwelche Vorgaben machen zu wollen. Steht mir überhaupt nicht zu. Ich bin sehr froh, als Initiatorin dieser Studie sozusagen die Sender und auch die Filmförderer dazu bekommen zu haben, zu sagen, ja, wir wollen diese Zahlen gerne sehen. Und das hat ja ein gewisses Risiko. Die halten sich ja damit auch einen Spiegel vor. Und sie haben ja auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und der ist, glaube ich, der einer gleichberechtigten Darstellung von Männern und Frauen. Aber das wüssten Sie jetzt wiederum sehr viel besser, als ich, Herr Kleber. Ich maße mir nicht an, irgendwen umzuerziehen, geschweige denn zu sagen, was jetzt daraus folgen soll. Ich bin einfach froh, wenn diese Zahlen sehr ernst genommen werden und jetzt innerhalb der Redaktion man darüber nachdenkt, was machen wir damit? Geht es in der Fiktion nicht auch darum, eine Traumwelt zu zeigen, wo alle Frauen stark, alle Männer gut aussehend und sämtliche Kinder über dem Durchschnitt liegend sind? Und Sie wollen das jetzt mit so einer Geschlechterproporzgeschichte überziehen und gerade rücken? Also wie gesagt, ich sage nicht, wir müssen eine Quote oder irgendwas haben. Und wenn Sie mit dem Beispiel Hollywood kommen, dann kann ich nur sagen, da sind die letzten und erfolgreichsten Filme übrigens tatsächlich mit einem Female Lead, mit einer weiblichen Hauptrolle gelaufen. Wir haben gerade also den gigantischen Erfolg von Wonder Woman. Davor war Star Wars zum ersten Mal mit einer Frau im Lead. Also es gibt, und dann natürlich Katniss und Ähnliches von Tribute von Panem. Das sind übrigens schöne Beispiele, wo man merkt, wie stark die Bilder wirken. Ich glaube, das ist für mich so das Hauptthema, ist, dass wir uns mehr darüber bewusst sein müssen, wie stark diese Bilder, wie welche stark Kraft die haben. Und die Bilder wirken. Warte mal. Das ist interessant. Wie stark die Bilder wirken. Ich finde es immer total lustig, diese Leute, die sich immer ausmalen, dass die ganzen Menschen nur konstruiert sind und dass man einfach nur programmiert ist in eine bestimmte Richtung. Guckt euch doch mal dieses sowjetische Alltagsleben an. Da war alles vorgegeben, komplett. Und die Leute haben trotzdem noch dagegen rebelliert. Theoretisch wären nach 20, 30 Jahren, nach ein paar Generationen, wären die Leute nicht mehr in der Lage gewesen, Widerstand zu leisten. Also ich verweigere mich gegen diese Idee, dass du tatsächlich die Menschen umstrukturieren würdest, wenn du jetzt nur all ihre Ideen als Input nehmen würdest und in Hollywood umsetzen würdest. Du würdest die Menschen damit nicht umerziehen, die würden einfach nur sich denken, was ist das für merkwürdige mediale, was sind das für merkwürdige mediale Erzeugnisse, woher kommt denn jetzt dieser neue Narrativ? Naja. Also, weil was sie auch anscheinend vergisst, ist ganz einfach, Menschen haben verschiedene Geschmäcker. Ja. Also, was mir auch gerade aufgefallen ist, die sagt einerseits, ja, wir brauchen unbedingt mehr von diesen Beispielen und so weiter und so fort, ja, und zählt dann gleich wieder Tribute von Panem auf und den großen Erfolg davon und so, und warum braucht man dann noch dieses Umdenken, wenn der Erfolg doch schon da war? Ja, aber die Zahlen stimmen nicht. Ach, die Zahlen stimmen. Ja, genau. Erkenntnis, dass zum Beispiel Bogenschießen jetzt in den letzten Jahren dort der schnellst wachsendste Sport bei jungen Frauen ist. Und das liegt daran, dass es eben zwei Heldinnen gab im Kino. Einmal Katniss, Tribute von Panem, und einmal Merida, Legende der Hathaways. Also es Fernsehen läuft doch in ihre Bilder Richtung, ohne dass irgendjemand zählt. Wenn ich auf meine Doch, Welt in, komme, in Amerika wird wahnsinnig gezählt. Ach, Sie meinen, das ist durch solche Studien gekommen, dass das jetzt plötzlich stark am Ende, nein, am Ende richtet man sich natürlich danach, wo das, also bei Kino natürlich, wo das Geld ist. Und in Deutschland gibt es da auch gerade ein Umdenken, weil man hat festgestellt, die meisten jungen Männer wandern ab zu den Pay-TV-Kanälen, also Plattformen. Und die, ich glaube, 60% der Zuschauer sind mittlerweile weiblich im Kino. Und natürlich fängt man deshalb an, auch da umzusteuern, ganz klar. Dann wird das von ganz alleine geschehen. Meine Welt, reden wir mal über die Nachrichten. Auch das haben Sie ja untersucht. Und da stelle ich als Vater von zwei Töchtern mit großer Freude fest, dass die Frauen das inzwischen fast dominieren an den stärksten, sowohl Reporterinnen als auch Korrespondentinnen als auch Leitungsfunktionen, haben die Frauen ganz wichtige Stellungen erobert, dominieren fast das Bild. Man kann ja auch nicht nur in Zahlen denken. Es geht ja auch darum, welche Qualität, wie viel Charakter darüber kommt. Und das scheint mehr und mehr ein weibliches Geschäft zu werden. Was gibt es da also noch nachzuholen? Warte. Die Mainstream-Medien stecken in der Krise, haben eine Auflage, die sinkt und sinkt und sinkt. Und er sagt mir jetzt, ja, da haben jetzt viel mehr Frauen Einfluss. Ja, das ist genau, das ist eigentlich genau das, was ich auch gerade sagen wollte, bevor du mich unterbrochen hast. Ja, das war genau der gleiche Gedanke, den ich halt auch hatte, dass es ein richtig beschissenes Beispiel eigentlich ist. Und vor allen Dingen noch. Mit dem ganzen Mist, der da schiefläuft, mit dieser ganzen Boulevardisierung von allem, ne? Also, dass wir bei nur noch über irgendwelchen Dreck reden und irgendwelche Hashtag-Kampagnen und irgendwelche sozialen Gerechtigkeitsthemen, ne? Und die ewige Frau ist schuld, guckst du dir an, du hast so gut pausiert. Da der Blick, dass das, wir haben es in der Macht, wir kontrollieren es und wir ruinieren es. Ja, aber da würden die Zahlen Ihnen zum Teil widersprechen. Ich glaube, ja, es gibt eine Moderation ganz. Es ist doch mit dem Kino auch einfach so, dass die Qualität in den letzten 2-3 Jahren so rapide abgesoffen ist. Gerade bei Filmen, die Männer mögen, weil sie halt so gemainstreamt worden sind. Und klar gehen dann weniger Männer ins Kino, weil sie sich, ich bin jemand, der eigentlich früher, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich jede Woche im Kino. Und das ist kontinuierlich runtergegangen und dieses Jahr habe ich einen Film gesehen im Kino, einen ganzen. Und für den Rest habe ich mich nicht interessiert, weil ich schon an den Trailern sehen konnte, was es für eine gequälte Scheiße ist. Ja, das Ding ist doch aber auch, dass dieses Frauen interessieren sich mehr fürs Kino. Wenn du dir die Statistiken da genau anguckst, dann stellst du halt fest, dass Frauen immer noch dieselben Genres mögen wie vor 20 Jahren und dass halt verschiedene Genres von verschiedenen Geschlechtern dominiert sind und dass es halt eher so ein 50% are Gamers Ding ist, also wo du halt auch wieder mit Statistiken tricksen tust und irgendwie von einer großen Veränderung sprichst, die aber einfach nicht da ist. Also weißt du? Und ich guck mal, der erfolgreichste Film aller Zeiten an der Kinokasse ist ein Frauenfilm. Und zwar mit Abstand erfolgreichste. Und das ist ein schlechter, langweiliger Drecksfilm obendrauf, aber es ist ein Frauenfilm. Wer hat den wohl dahin katapultiert? Also wer erzählt mir denn, dass Frauen auf einmal jetzt das Kino entdecken? Das ist auch Quatsch. 50 Shades of Grey, oder? Nee. Titanic? Titanic. Ja, Titanic, da wo sich das Männchen am Ende fürs Weibchen opfert. So rum. Obwohl die beide auf die Tür gepasst hätten. Genau. Aha. Und eine Masturbationsvorlage. Und das Männchen opfert sich. Das ist so romantisch. Da muss ich mir gleich nochmal angucken. Ja, aber der war total spannend, der Film. Ich meine, ob das Schiff jetzt untergeht oder nicht, das... Da konnte man richtig mitfiebern. Ja. Fantastische, sehr sichtbare, sehr präsente Frauen. Aber wenn man jetzt insgesamt guckt, Journalismus, Experten, dann ist es doch sehr deutlich, dass die Experten zu 80%, 60%, je nach Genre, einfach männlich sind. Und dass auch die Showmoderatoren größtenteils männlich sind. Dass die Erklärstimmen im Off fast 80-85% männlich sind. Also Journalismus, Experten finde ich auch gut. Das sind halt die Experten. Anne Wiezorek und wie sie alle heißen. Ne? Das sind Experten. Und da haben wir heute drüber in der diese Theorie, Männer erklären die Welt und da gehören sie natürlich dazu. Männer erklären und Marietta gehört dazu und Dunja. Ja, das müssen wir natürlich sofort, oh mein Gott, ich wollte noch ausreden, obwohl ich die ganze Zeit geredet habe. Oh, er hat es mir ins Wort gefallen. Mansplaining, ja, ein Punkt, ding, ding, ding, ding, ding. Hayali und Anne Will. Nein, und wie gesagt, alle anderen, bei den Moderatorinnen gibt es starke Frauen. Bei den Sprecherstimmen, da höre ich auch von vielen Frauen. Ich höre eine Dokumentation lieber von einer Männerstimme erklärt als von einer Frauenstimme. Das ist eine, wahrscheinlich ist das ja anerzogen und Sie wollen jetzt umerziehen, ist das so? Herr Kleber, ich sag's nochmal, ich will überhaupt gar nichts erziehen. Ich will gar nichts erziehen. Ich will eigentlich nur, ich glaube, ja, ich, Bewusstsein ich, ist der erste Schritt. Machen wir nochmal kurz Pause. Und ich glaube, Ich will gar nichts. Ich habe ja nur diese Studie gemacht. Ich weiß nicht, wie ich nach außen wirke. Ich habe ja nur einen Zug gefahren. Ich wusste nicht, was passiert ist. Ich habe mit nichts zu tun, weil, also, ich habe ja nur mitgemacht, um Schlimmeres zu verhindern und um gute Zahlen einzuwerfen. So, du kannst mir nicht erzählen, dass wenn du im ZDF interviewt bist, dass du nicht weißt, was du machst. Das ist so ein bisschen ein dummes Naivchen spielen und sagen so, ich habe da das, ich weiß nicht, so, ich habe keine Ahnung. Ja. Davon, nö, also ich will ja gar nichts und ich habe zwar Leute, die ich kenne, die jetzt Gesetze fordern und ich habe Aktivistinnen klicken, die jetzt einen Hashtag in die Richtung machen und da ist zwar eine richtige Propagandamaschinerie von der Big Vagina dahinter, aber ich habe mit nichts zu tun. Also, weißt du, ich will sie nicht absolut verurteilen. Kann schon sein, dass sie sich wirklich nur als Individualistin sieht, die da was gemacht hat, aber von außen sieht es halt nicht unbedingt so aus und diesen Blickwinkel könnte man schon auch wahrnehmen, zumindest hin und wieder mal. Ja, so. Und das ist nämlich genauso dieses Ding, ne? Wenn sie sich so hinstellt und sagt, so, ja, ich habe ja nur die Zahlen erhoben, so, das hat ja überhaupt nichts zu bedeuten. Oh Gott, was werfen sie mir vor? Das ist übrigens genau das Gleiche, was mich auch an dieser ganzen Race-Realism-Debatte halt irgendwie stört. Das, meinetwegen könnte das die wahrste Scheiße aller Zeiten sein, dass irgendwie die Schwarzen alle doof sind und es nicht zu überwinden ist. Aber alleine, wenn sich die Leute halt hinstellen und irgendwie davon anfangen zu reden, in irgendwelchen politischen Kontexten oder so, aber dann irgendwie so meinen, so nach dem Motto, ja, ich will ja nur mal drüber reden, da müssen wir nur mal drüber reden, so tralala, dem Motto, ja, das soll ja alles nichts heißen, so, ne? Ja. Ich will ja da nur mal drüber reden. Bullshit, also wirklich, ne? Ja, ja. Aber das ist in dem Fall dieser Faktenbedarf. Insbesondere ist ja schockierend, dass wir im Kinderfernsehen schon ein solches Missverhältnis haben von eine von vier Rollen ist nur weiblich. Der Fantasieraum ist fast ausschließlich männlich. Dafür, das prägt natürlich. Dafür, ich bin genauso dafür sind die Menschen, die im realen Leben den Kindern was beibringen sollen, großenteils weiblich. Vielleicht ist das ein bisschen Ausgleich. Hm? Weil Grundschullehrerinnen und so, kennen wir das Problem, Frau Furtwängler? Nee, das ist ja kein Problem. Ja. Die Zahlen stimmen. Da habe ich in Ihrer Studie gelesen, Sie zählen die Tiere und sagen, die Männerstimmen überwiegen und die männlichen Ameisen überwiegen. Wollen Sie jetzt Benjamin Blümchen Gender Mainstreamen? Geil, oder? Ja. Der ist ja schon so ein kleiner Shitlord, der Kleber. Ja, das sieht auf jeden Fall mal, wie man sich die saure Gurke verdient. Vernünftige Fragen stellen, Studie lesen, sich darauf beziehen, was da drin steht. Ja. Sich mal Gedanken über die Implikationen machen. Oh mein Gott, oh, furchtbar, hier, saure Gurke. Also so macht man aber keinen Journalismus. Oder wohin führt das? Naja, aber es wäre ja ganz schön, wenn dieser Fantasieraum, der aus Schwammköpfen oder aus Einhörnern besteht, durchaus halb-halb. Es gibt ja gar keinen Grund, dass der zu 80% männlich ist, oder? Also ich habe das Gefühl, es gibt jede Menge Schwammköpfe in deutschen Medien mit weiblichen Stimmen dahinter. Also ich mal keine Sorgen. Ich muss aber sagen, Thaddäus wäre deutlich realistischer, wenn er eine Frau wäre. Ja, das ist auch wieder wahr. Es ist aber auch lustig, dass die jedes Mal diese kindlich naive 50-50 Aufteilung wahrnehmen wollen. Ich habe mal gelesen, dass, wie war das, Kinder zwischen 3 und 4 und 7 und 8, für die ist es am fairsten, wenn etwas 50-50 ist. Und das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, wie etwas fair sein kann. Aber 50-50 muss nicht unbedingt fair sein. Wie Marsaffe schon gesagt hat, wenn alle Erzieherinnen um dich herum weiblich sind, dann kann ja auch männliche Bilder in den Medien dann ein Ausgleich sein. Also, und so. Man muss doch eigentlich ist das auch nicht richtig, das einfach nur zu zählen, sondern muss das ja auch qualitätsmäßig analysieren. Wenn ich jetzt auf der einen Seite hier Sandy Cheeks habe, die absolut fit ist und Weltraumanzug trägt und Ingenieurin ist, auf der anderen Seite habe ich Patrick, den Seestern, dann ist das doch ein qualitativer Unterschied, welche Figur irgendwie positiv dargestellt wird und welche Figur als Vollidiot dargestellt wird. Das muss doch eigentlich einfließen in diese Rechnerei, wenn ich schon anfange zu rechnen. Ja. Wie viele Bösewichte sind Männer? und so weiter und so fort. Wie viele Verräter sind Männer in den Geschichten? Das ist dann wie beim Gender Pay Gap. Man muss dann sich genau angucken, was die Okkupation ist, also Karriere und tralala. Und dann kann man sich dann auch schon wieder überlegen, so, wir reden hier von Fantasiefiguren, um die jetzt genau zu beschreiben, sollten wir so ins Detail gehen, dass wir auch deren Ausbildung mit einfließen lassen, die Wahrnehmung. Und ihr Stammbaum, was haben die Eltern gemacht? War die vielleicht privilegiert durch reiche Geburt, die Figur? Ja, und da überlege ich mir halt so, ja komm, dann mach doch, dann frag doch irgendwelche Leute, die gerne Geschichten schreiben, holt euch ein Animationsstudio und macht einen Kickstarter und sagt, wir werden jetzt hier das super female-friendly, also weiblich-freundliche Programm machen und go for it. Und dann, weißt du, ich verstehe nicht, wieso da nie eine Geschäftsidee bei rumkommt. Also eigentlich verstehe ich es schon, weil die immer absolut nach hinten losgehen wird, aber ich finde es immer lustig, dass die nie den Schritt machen, genau das, was sie fordern und sehen wollen, umzusetzen, speziell wenn es um irgendwas Fiktives, also wenn es um was Fiktives geht, weil das beste Buch, was du schreiben könntest, ist das, was es nicht gibt und was du selber gerne lesen würdest. Und das ist auch für jeden Film oder Videospiel wahr. Und das ist immer dieser Knackpunkt in der ganzen Debatte so. Da ist ein Feld, was nicht beackert wird. Und die sagen, warum beackert niemand das Feld? Dabei können sie sich selber einfach auf den Acker stellen. Aber das will halt keiner machen. Weil es einfach viel einfacher ist, mit dem Finger auf etwas zu zeigen und zu sagen, da ist der Makel, er ist Sexismus, beseitigt ihn für uns. Das ist eure Aufgabe, ihr habt das gemacht, ja. Also macht es weg. Mhm. Und ich sag mal so, jeder auf der ganzen Welt ist Kritiker. Es gibt nichts Einfacheres, als ein Kritiker zu sein. Auch wir sind hier Medienkritiker, ja. Und konnten das mit dem YouTube-Kanal leicht realisieren. Aber bei den Feministinnen ist es noch anders, ja, weil sie sich dazu noch als Opfer selbst stilisieren und sagen, hier, ich bin eine Frau, ihr habt den Sexismus gemacht und jetzt macht's weg. Ich finde es auch lustig, dass die Vorträgler über Privilegien spricht. Ne? Wenn man schaut, ich habe jetzt gerade mal ihren Wiki-Artikel aufgemacht, Tochter der Schauspielerin, Großonkel, Dirigent, bla bla bla, Politikerin, Regisseur als Onkel, und der Onkel hat sie dann auch zuerst das erste Mal vor die Kamera gestellt, brav, gleich im Öffentlich-Rechtlichen, also für Staatsgeld und so weiter und so fort. Und ihre Kinder sind, glaube ich, auch schon inzwischen wieder im Schauspielerischen unterwegs. Also, das ist wie Adel. Eine schöne, klare Linie, als Schauspielerkind wird man Schauspieler, kriegt die angenehmen Job, la la la la la. Das ist Privileg im Endeffekt. Ja, wenn man über Beziehungen, wenn der Onkel einen schon da reinschubst und man schon als Kind da irgendwie, das so funktioniert Privileg, Frau Furtwängler, und nicht, weil man einen Penis hat oder eine Vagina. Ja, das war jetzt aber cis-faschistisch. Ja, als nächstes hätte ich hier: Wann haben Sie zuletzt einen Mann auf sein sexistisches Verhalten angesprochen? Ein Interview mit diversen Bundestagsabgeordneten. Dokupai. Keine Ahnung. Gar nicht, weil ich es schlechterdings noch nicht erlebt habe. Ja, wahrscheinlich viel zu selten. Ist noch nicht passiert. Sie haben noch nie mitbekommen, dass ein Mann etwas Sexistisches gesagt hat oder sich sexistisch verhalten hat? Das kann durchaus sein, dass ich das schon mal mitbekommen habe, aber ich habe es nicht angesprochen. Im Verlauf der Diskussion sagte mein männlicher Mitbewerber, ich kann die Kollegin gar nicht so gut angreifen, weil die sieht einfach viel zu gut aus. Davon habe ich dann entgegnet, ja, sie ist vor allem sehr kompetent. Ich darf auch einer Frau mal sagen, dass ich finde, dass sie heute besonders schön gekleidet ist. Und ich meine das überhaupt nicht abfällig. Ich sage das übrigens Männern auch. Ich meine, einer Frau zwar, dann sage ich, Mensch, du bist aber heute edel gekleidet. Also wir sollten das auch nicht überziehen. Aber dass man dann auf Po, Beine, Brüste, Haare, Ohren, Nase, Augen reduziert wird. Wenn einer sagt, sie haben schöne Augen, was sagen sie dann? Dann reduziere ich sie auch nicht auf ihre Augen. Da gibt es halt dann auch so Diskussionen über einen Mann, der einer Frau ein Kompliment macht, weil er sagt, was weiß ich, du hast so viel Holz vor der Hütte, und das als positiv empfindet, und die Frau fühlt sich dadurch belästigt und letztlich auf ihre äußeren Merkmale reduziert, und die nächste Frau freut sich darüber, dass sie ein Kompliment dafür bekommt, dass sie eine große Oberweite hat. Wenn ich als Mann einer Dame die Tür aufhalte oder ihr in den Mantel helfe, dann ist die Grenze manchmal schwimmend. Da gibt es bestimmt auch die eine oder andere Dame, die das schon als sexuelle Belästigung oder auch als eine Umgangsform bezeichnen würde, die sie vielleicht nicht mehr für zeitgerecht hält. Ich sehe das ja nicht, deswegen müssten Sie mir da irgendwie assistieren, bitte. Sie dürfen alles anfassen. Ja. Occupy. Also, liebe Linke, also Occupy, Docupy, könnt ihr euch mal ein neues Wort einfallen lassen? Es ist lächerlich. Das ist vom WDR, Alter, übrigens. Ne? Vom WDR, und die nennt es Docupy. Ja, meine Fresse, Alter. Euer Marketing-Heini, der gehört gefeuert für sowas. Es ist ein tolles Wort aus dem Jahre vor langer, langer Zeit. Darüber könnte ich schon wieder schreien, Alter. Ja, und vor allen Dingen ein Wort halt mit politischer Ausrichtung. Ja, weil Occupy war halt, ja. Linksgrün versüfte Leute. Ja. Kreativität ist das Dark Souls der Medienlandschaft. Wahrscheinlich. Ja. Gut, also, was soll. Ja, okay, gut. Hat schon weitergemacht. Nee, passt. Nee, du kannst ruhig noch was zu sagen, ich meine. Ich hab das jetzt so aufgefasst, dass das wieder einer von diesen Beiträgen sein soll, die uns dazu bringen sollen, darüber zu diskutieren, was man sagen darf und was nicht. Habe ich das ungefähr so richtig aufgefasst? Ja, und außerdem schon alleine diese Grundthese des Ganzen, quasi nach dem Motto, es ist ja deine Aufgabe, irgendwie als Mann dich darum zu kümmern, dass die Leute in deiner Umgebung irgendwie die richtigen Sachen sagen. Ich meine, guck mal, eigentlich bei so einem Vortrag oder so einem Beitrag, das Einzige, was ich immer wieder feststelle, ist, wir haben alle unterschiedliche Auffassungen davon, was jetzt sexistisch ist und was nicht. Es gibt, wie gesagt, gibt es Menschen, die halt eben schon das Türaufhalten für sexistisch halten. Ja. Andere denken halt irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, ich kenne auch Frauen, wenn man dann sagt, ja, keine Ahnung, das ist aber ein schöner Ausschnitt heute oder so, dann lachen die das weg. Aber keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie was da. Was sie damit bezwecken wollen. Ja, weil die Leute ändern sich ja jetzt nicht durch so einen Beitrag da, wo dann halt gezeigt wird, dass es halt eben verschiedene Auffassungen gibt. Finden sich vielleicht eventuell noch bestätigt, weiß ich nicht. Ich fand nur die Reaktion von dem linken Typen, fand ich total toll. Nee, da habe ich schon mitbekommen, habe ich aber nichts gemacht. Weil ich bin dafür, dass der große, fette Staat bei allem was macht und ich nichts mache. Das ist meine politische Auffassung. Bitte bläht die Regierung so weit auf, dass sie jede kleinste Interaktion im Zwischenmenschlichen regulieren können. Ich hätte gern die Gender-Gestapo, die überall in jede Wohnung jederzeit eindringen kann, um Sexismus zu verhindern, weil ich nicht in der Lage bin, selber irgendwie mir meinen Mund aufzumachen, in den Momenten, wo es wirklich mal wichtig gewesen wäre. Aber viele, die 5 Sekunden rein, die der Typ zu sehen war. Ja, gehe ich auch. Gender Gestapo ist aber doppelt. Das ist so wie Al-Qaida. Wie die Al-Qaida. Das ist ja auch doppelt, weil die und Al heißt ja schon. Das ist was wie Antifa-Idioten. Ja, oder. Ja. Und so halt eben auch G-Gestapo. Ich meine, das G steht doch schon für Gender. Ja. Ja, das hier ist mehr so ein. Datendrop wieder. Vielleicht schauen wir uns das mal in einem Extra-Stream an, weil das ist, glaube ich, ziemlich interessant. Das ist eine aktuellere Studie zum Thema sexualisierte Gewalt in der Erfahrung Jugendlicher. Und ich kann schon mal vorausschauend verraten, dass hier auch wieder kräftig durcheinander geschmissen wird mit was ist Gewalt und was ist irgendwie sexuelle Gewalt. Und ich habe aber auch noch nur bisher reingucken können. Wie gesagt, ich würde vorschlagen. Ja, vor allen Dingen, wenn das Ding schon Speak heißt, also. Das ist aber auch sowas, was ich jetzt festgestellt habe durch dieses For Gender Studies. Die haben alle völlig verquere Namen für ihre Arbeiten. Die müssen irgendwie immer so sprechende Namen haben mit Wortspielen drin und so. ganz, ganz komische Masche. Das ist, ich weiß noch, ich habe mal eine Bachelorarbeit für jemanden geschrieben. Und da stand am Ende drunter zu feuilletonistisch vom Professor. Und ich glaube, das ist auch so das, was sich hier so ein bisschen ausbreitet. Die schreiben keine Studien mehr, die schreiben irgendwie Artikel. Ja. Also die schreiben mehr auch wieder mit mehr halt, was, wie es immer der Fall ist, mehr Narzissmus, mehr Selbstdarstellung. Und das fängt halt darin an, dass ich irgendwie meinen Titel im Bund schreibe oder ein Wortspiel reinmache oder sowas. Ja, das ist mal aus der Richtung, wir hören ja jetzt schon seit einer ganzen Weile, dass man Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen sollte. Und was die Leute ja dahinter vermuten, befürchten, ist ja so ein bisschen, dass halt eben dadurch, dass, also prinzipiell haben halt Kinder sowieso die gleichen Rechte, die Menschen sowieso haben nach dem Grundgesetz. Und explizit jetzt zu sagen, der Staat schützt jetzt Kinderrechte, das ist jetzt irgendwie ein Grundrecht, wird halt dazu führen, dass man dann sagt, so ja, hier Kinder, dass wenn die Kinder irgendwie bei Nazis irgendwie aufwachsen, so, dann ist das ja schlecht für die. Und da muss dann irgendwie der Staat bei, oder halt eben, dass dann quasi der Staat sagen kann, so, wir nehmen dir jetzt die Kinder weg, und du musst dann quasi nachweisen, dass das nicht berechtigt war und nicht so, wie es jetzt halt ist, dass sie dir nachweisen müssen, dass es berechtigt war. Halt so eine Umkehr. Weil der Staat dann halt aktiv quasi die Kinder halt die Rechte schützen, Anführungsstrichen, also da halt eingreifen muss. Und das ist jetzt hier ein Artikel aus der Taz, wo also darüber geredet wird, dass es in Hamburg in den letzten Jahren halt Rekordzahlen halt, dass die Jugendämter so häufig eingeschritten sind, wie vorher noch nicht. Und auch so Mittel, die eigentlich kurzfristig gedacht sind, halt immer mehr auch längerfristig benutzt werden, auch jetzt schon. Also das steht ja jetzt. War in Hamburg nicht auch einer von diesen Fällen, ja, wo Kinder durch Vernachlässigung gestorben sind? Genau, ja. Das war auch einer. Da hängt das Peggy sicherlich oder so zusammen von, auch, oder? Ja, das denke ich mal auch, ja. Das ist die natürlich, weil wenn sowas immer ist, dann heißt es natürlich auch immer von wegen, ja, wo waren die Ämter? Ne? Das ist natürlich klar. Und das dann so ein bisschen über vorsichtig vorgegangen wird, kann natürlich sein, ja. Wenn ich das höre, dass so kurzfristige Maßnahmen immer länger angewendet werden, das erinnert mich dann immer ein bisschen an erlernte Hilflosigkeit, dass du zwar deine Hilfe bekommst und dass du dann aber halt auch durch die Art und Weise, wie die Hilfe vonstatten geht, das dann eher als einen Service wahrnimmst, wie etwas, was du kurzzeitig erhältst und wo du drüber hinaus wachsen solltest, als eigenständiger Mensch. Also, so. Naja, was heißt Hilfe? Also so Maßnahmen halt eben, dass die Kinder halt außerhalb von der Familie großgezogen werden, sind halt die Maßnahmen, die eigentlich nur kurzfristig sein sollen, wenn die eine Familie haben. Ja. Ja, darüber bin ich jetzt auch vor ein paar Tagen gestolpert hier. Die Piraten Saarland fordern eine Online-Streife gegen Hasskriminalität und andere Straftaten. Also die wollen eine Gamergate Harassment Patrol aufmachen. Wahrscheinlich, ja. Nur vom Staat halt. Aber das ist halt auch, also ich meine, es gibt ja diese Online-Wachen, wo man Sachen hinmelden kann. So bekannt vor. Ist es nicht sowas wie diese, na, wie hießen die noch, diese Einsatztruppe der Linken? Ja, die Netzfeuerwehr. Ja. Netzfeuerwehr, genau, das war das. Ja, das war von den Grünen, aber glaube ich. Und ja, das war auch nur so ein Zurücktrollen. Der Unterschied ist halt hier, dass es keine Privatleute sein sollen, sondern dass es Beamten sein sollen, so wie es aussieht. Ja, ja, und Online-Streife klingt halt nach durch die Gegend gehen und Probleme finden. Ja. Und das ist halt auch richtig übel. Also ich meine, schon alleine, wenn man jetzt irgendwie irgendwie so eine Ampel irgendwie in der Stadt oder so, in einer größeren Stadt, und wo die Leute dann halt irgendwie drüber gehen, wie sie wollen, wenn kein Auto fährt, und das ist alles prima so, aber wenn du dann irgendwie mal einen Weihnachtsmarkt hast und dann irgendwie ein Polizist daneben steht, dann geht das halt los. Ne? Dann lernen die Leute dann plötzlich mal, dass sie auch als Fußgänger eigentlich nicht bei Rot über die Ampel gehen sollten. Und ja, sowas stelle ich mir halt im Internet dann auch vor. Dann werden halt die Probleme gesucht, wenn es keine gibt. Wenn man gerade nichts zu tun hat, schreibt man halt die Leute auf, die bei Rot über die Ampel gehen, jetzt im metaphorischen Sinne. Darf ich jetzt aber gerne mal nachfragen, meinen die damit Hasskriminalität, ja, hier Beleidigung, Stalking und solche Geschichten, oder meinen die damit wieder dieses lose definierte Hate Speech, wo, unter dem man alles verstehen kann? Ja, letzteres, denke ich mal, ne? Wobei die ersten Sachen da ja auch drunter fallen. Also. Naja gut, wenn Sie sagen ja Hasskriminalität und andere Online-Straftaten. Also sehe ich hier eher halt Inhalte. Ist hier dieses Hasskriminalität aus dem englischen Hate Crime entlehnt? Ja, sicher, es gibt ja kein deutsches Hasskriminalität. Ja, aber das und andere sagt eigentlich schon aus, dass es um strafbare Inhalte gehen soll. Müsste man die Piraten Saar fragen. Schmeckt mir nicht. Ja, schmeckt mir auch nicht. Ja, vor allem für die Piraten, das ist ein bisschen so. Und weil hier ist dann wieder plötzlich die Rede plötzlich von digitaler Gefahrenabwehr. Also Gefahrenabwehr ist auch was anderes als oder stellen Sie sich die Streife so vor, dass die dann Platzverweis ausgesprochen werden oder was? Du siehst so aus wie einer, der gleich beleidigt. So Platzverweis, einen Tag kein Internet. Oder wie? Ach, keine Ahnung. Ja, ganz merkwürdig auf jeden Fall. Im positivsten Falle beobachten die irgendwelche Accounts, die zum Beispiel radikale Inhalte teilen, ne? Irgendwelche predigenden Imame, die sagen, ja, weiß nicht, schneidet Europäern den Kopf ab und solche Sachen. Ja, im schlimmsten Fall geht es darum, dass, keine Ahnung, irgendjemand sagt so irgendwie, ja, weiß ich nicht, Deutscher den Deutschen, und dann zack, hat er die Bullen vor der Tür oder so, ja. Ja, ich denke mal, Ersteres passiert sowieso schon, nur dass das vielleicht eher dann die Geheimdienste machen als die Polizei. Ja, also. Ist ja auch der Fall. Also in der Regel hast du ja auch oftmals Hassprediger. Also muss jetzt nicht unbedingt religiös sein, aber halt Leute, die halt Hass raushauen, die dann sozusagen vom Geheimdienst dann halt überwacht werden und halt die nicht berührt werden, damit man dann Leute hat, die dorthin gehen, und damit du die dann halt einsammeln kannst. Also die Leute. Genau, die halt sozusagen von Hassprediger XY angezogen werden. Also du lässt quasi den Typen predigen, damit die radikalisiert werden, damit du Leute hast, damit du Radikale hast, die du verhaften kannst? Genau, das wird ja regelmäßig gemacht. Also das ist echt krank, Mann. Ach, die Geschichte, ja. Ja, das ist hier von den christlich-demokratischen Studenten, irgendwie Ring christlich-demokratische Studenten, also das glaube ich, dieses RCDS. Achso, das ja, ist praktisch die Studenten-CDU. Ja, okay. Und scheinbar, also die behaupten hier zumindest, dass da, also das eingebrochen ist, behaupten sie wahrscheinlich nicht, das wird wahrscheinlich stimmen, aber sie behaupten auf jeden Fall, dass das wohl Mitglieder der Jusos gewesen sein sollen. Ja, soll es ja geben, dass da Bekloppte drunter sind, also. Ich meine, Radikale halt. Aber es ist schade, dass wir so weit sind schon wieder. Und auch kannst mal sehen, wie sich die Fronten verhärtet haben, ne? Also frage ich mich echt, aus welchem Grund? Naja, die haben sich gegenseitig wahrscheinlich schön berauscht daran, wie tolle Anti-Nazis sie sind und wie schlimm die vom RCDS sind. Und nach ein paar Appleboy, wie das in Frankfurt so ist, oder Appler, wie man eigentlich sagt, nach ein paar Apple haben die sich entschieden, um mal rinzugehen und mal richtig Rabatz zu machen. Ja. Vandalismus ist kein Bagatelldelikt, sagt der Mann. Ja. Ja, dieses Jahr hatte ich auch noch gelesen, halt, es geht freier Diskurs. So geht freier Diskurs. So geht offen, direkt und ohne sich von linksradikalen Gruppierungen erpressen zu lassen. Da hatten sie wohl den Herrn Wendt zu Gast. Vielleicht war das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat für die aufrechten Antifaschisten. Ja. Weil der Wendt ist ja durchaus relativ offen, wenn es darum geht, über Einwandererkriminalität zu sprechen. Gut, aber wenn nicht er in seiner Position, wer denn dann? Weißt du? Jemand, der nicht so ein weißer Cis-Faschist ist. Ach, ja. Die Weidel mal wieder. Rolle wie im Dritten Reich. AfD-Weidel erhebt schwere Vorwürfe gegen die Kirche. Oh mein Und Gott. Es geht prinzipiell um darum, dass Frau Weidel der Kirche unterstellt, dass sie zu politisiert sind. Und dann meint sie, die Trennung von Staat und Kirche, die es in Deutschland nicht gibt, wird nicht mehr eingehalten. Also, okay. Also dass es die nicht gibt, dass die nicht gibt, ist meine, ist mein Einwurf dazu. Also, ja. Ja, ich aber wie im Dritten Reich finde ich ja auch halt wieder so. Ja, das stimmt. Ist es wirklich. Und vor allen Dingen, dass sie sich da hinstellen und im nächsten Atemzug sagen, die AfD wäre die einzig christliche Partei, ist halt auch wieder irgendwie widersprüchlich. Ja, was ist das mit den Werten verbinden, ne? Ich weiß nicht, hat die katholische Kirche die Reste der NSU damals über die Österreich-Route in den Vatikan geschmuggelt oder wie war das? NSDAP. Also dann würde ich Drittes Reich irgendwie verstehen, aber hier jetzt so. Ja, aber ich meine, die Kirche war ja auch verbündet mit der NSDAP. Also die haben ihr Reichskonkordat bekommen und so. Ja, aber hier ist ja, glaube ich, der Kritikpunkt, dass sich halt die christliche Kirche mit dem Islam solidarisiert hat. Ja, nee, das ist eine Aussage der AfD. Aussage der AfD ist ja auch immer wieder, dass halt eben eine CSU und eine CDU gar nicht mehr für christliche Werte stehen kann, wenn sie dann halt eben sich diese Leute ins Land holen und so. Ja, hier geht es halt um Politik näher. Also, und das ist ja auch, also zumindest bei den evangelischen Kirchen, da hatten wir ja auch schon häufig irgendwelche Inhalte über die Genderbibel und so ein Zeug, ne? Und also. Oh ja. Ich bin an dieser Stelle nochmal an die Zuschauer, ne, aus der Falle rollen. Ja. Bitte ansehen. Genau. Und ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, dass halt die Kirchen in Deutschland bisher noch jeden Mist mitgemacht haben. Also. Ja. Die bieten sich aber auch echt an, das wäre mich engel. Ja. Hinterher wollen sie dann natürlich immer die gewesen sein sollen, die quasi, wenn man ihnen nur mehr Macht gegeben hätte, alles verhindert hätten, so nach dem Motto. Aber vorher haben sie halt jeden Mist mitgemacht. Ja. Naja, nachher haben sie auch noch den Nazis geholfen, also was ich eben angedeutet habe. Die haben ja Leute verschifft über Kirchen. Das ist einfach die Kirche als Institution, kannst du mal komplett vergessen. Ich bin mir sicher, dass wir eine Renaissance des Marxismus erleben werden. Marx hatte in einigen Bereichen in der Analyse durchaus recht. Etwa, was er über die Akkumulation des Kapitals und der wahren Charakter der Arbeit sagte. Reinhard Marx, Vorsitzender der katholischen deutschen Bischofskonferenz, hat den Schuss nicht gehört und fängt an, eine geistige Bruchlandung zu machen. Naja, er hat das ja schon richtig, zumindest rhetorisch richtig gesagt, in einigen Bereichen der Analyse. Also er klammert jetzt genau diese zwei Punkte aus dem Werk von Marx und sagt, da hatte er recht. Ja, also nicht in dem Bereich, wo er vom Opium des Volks geredet hat. Ja, genau, den lässt er raus. Das macht er aber. Wer liest das Zitat jetzt vor? Also Marx hat in Opium des Volks geschrieben, die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Und so eins zitiert der Herr. Ja, aber da ist ja auch Blödsinn, was Marx da gesagt hat, weil die Aufgabe der Religion hat überhaupt nichts geholfen. Also in westlichen Gesellschaften jetzt philosophisch vorwärts zu kommen. Das würde ich in Zweifel ziehen, aber ja. Ja, guck doch mal, also wenn du da, also es, um beim Biblischen zu bleiben, ist es doch jetzt der Tanz um das goldene Kalb im Endeffekt. Also die Leute haben nicht die Religion aufgegeben, sie haben nur die Art aufgegeben, wie sie Religion ausüben. Ja, was heißt die Leute? Deswegen habe ich auch gesagt, deswegen ist halt wenn du Christ bist, ich finde nichts Falsches daran zu sagen, ja, aber die Kirche an sich, die Institution Kirche, die kannst du dir unter Vorhaut klemmen. Ja? Das hat für mich nichts mehr mit dem Christsein zu tun, was die machen. Ja, kann man durchaus der Meinung sein, klar. Ich sage ja auch immer, also vieles von dem, was Jesus gesagt hat, würde ich sofort unterschreiben. Ne? Hm. Waren ein paar vernünftige Sachen dabei. Das Blöde ist, es funktioniert halt mit dem Homo sapiens, den wir im Moment haben, funktioniert es einfach nicht. Haben wir Zeit um Zeit wieder gesehen, du müsstest den Menschen umkrempeln und das kannst du nicht. Und das ist auch das, wo Marx fehlgeht. Ja, also, aber klar, ich finde auch, er hatte recht mit dem, was er sagt über Akkumulation des Kapitals und wahren Charakter der Arbeit. Würde ich auch unterschreiben. Aber den Rest von dem Blödsinn halt nicht und auch nicht, wie er es erreichen will und all das. Aber grundsätzlich hat er recht, die Akkumulation des Kapitals ist ein Problem. Das sehen wir ja jeden Tag. Warum besitzen ein paar Prozent der Menschheit das halbe Geld? Wie soll das funktionieren auf Dauer? Ja, ja, ich will auf jeden Fall schon Helikopter in der Entfernung ankommen. Ja. Nein, Spaß. Ja, aber auch das mit der Akkumulation des Kapitals ist ja auch so, dass die Zeit von Marx ja die Verteilung noch viel, viel furchtbarer war. Und zwar haben wir jetzt... War sie das? Im Endeffekt auszurechnen? Also damals war die Verteilung von Kapital wesentlich krasser, wie sie heute ist. Und wir haben zwar in den letzten 20 Jahren auch wieder eine Verschlechterung von Kapitalanhäufung in zu wenigen Händen, was halt den freien Markt auch schädigen kann. Aber an sich ist in der Richtung sehr, sehr viel Positives passiert. Also dass halt die Akkumulation die Ernsten, so krass ist, überhaupt von Armut und Reichtum, wenn man jetzt überhaupt von Armut und Reichtum spricht, waren halt früher auch die Unterschiede viel krasser. Also du warst ja quasi nur am Arbeiten, wenn du jetzt eine Unterschicht angehört hast von frühester Jugend bis zum Ende, dann irgendwie mit 30 oder so. Und das gibt's ja auch nicht mehr. Also. Ja, 80-Stunden-Woche war normal. 96-Stunden-Woche war faul sein, weißt du? War wenig arbeiten. Und ich finde halt immer mit Marx, ich finde, wenn du dir den Alltag der Leute damals anguckst, das ist ein Alltag von einem einfachen Arbeiter in der Fabrik oder von einem einfacheren Bauer, dann macht die Kritik schon sehr viel Sinn, aber irgendwie ist es halt ein bisschen anachronistisch, wenn du sozusagen die Konzepte von damals jetzt irgendwie noch versuchst auf heute anzuwenden. Ja, also das ist auch einfach. Ja, aber jedes wir haben Mal doch auch noch das gleiche System von Zinsen und Zinseszinsen. Natürlich. Ja, aber Marx. Ja, Marx. Marx. Weißt du, das steht doch keine Relation zu mehr. So, ich meine, wenn du heutzutage arm bist, ja, wie sieht denn dann das Leben für dich aus? Ja, verhungerst du auf der Straße? Bist du auf Lebensmittelspenden angewiesen? Ja, oder bist du arm, weil du meinetwegen ein Samsung Galaxy S3 mit einem gesprungenen Bildschirm hast anstelle des neuesten iPhones? Weißt du, das sind halt eben... Arm sind die Leute, die ich täglich sehe, die in den Mülleimern nach Flaschen suchen und die draußen schlafen und all die Dinge. Ja, ja, und das mit den Lebensmittelspenden gibt es auch noch immer noch. Eben, die Tafel gibt es auch. Ja. Aber trotzdem, der Fakt ist, dass die Lebensqualität gestiegen ist. Ja, auch für die armen Menschen. Das Ding ist bei halt uns, mit, ja. Dank des Kapitalismus ist übrigens, ja. Bei uns. Mit Obdachlosen ist halt auch immer das Problem, dass das halt auch sehr viel mit psychischer Krankheit zu tun hat und dass so sozusagen aus dem System rausgefallen bist. Du hast ja, wenn du Gehirnscans machst mit Leuten, die lange auf der Straße leben, hast ja, was war die Quote, 80%, siehst du eine Veränderung der Gehirnstruktur, die halt zu gewissen psychischen Erkrankungen passt. Und wenn du halt volle Kanne schizophren bist und halt deine Tabletten nicht nimmst, ja, dann landest du halt irgendwann auf der Straße, weil du halt ein bisschen Kuckuck bist. So. Also Ich finde es nicht toll, dass sie auf der Straße leben, aber ich meine nur, dass es in dem Fall nicht nur um Geld geht, sondern auch um geistige Gesundheit. Also, und dass halt sozusagen die geistige Gesundheit dir sehr stark dabei hilft, nicht in der Lage zu sein, dein Geld zu erwirtschaften. Ja, dann sind wir beim wahren Charakter der Arbeit, dass du heute halt dem Druck ja auch ausgesetzt bist, dein Leben irgendwie zu finanzieren und dass das dein Wohlbefinden, wenn du in Jobs arbeitest, die halt kein Geld bringen im Endeffekt. Ne? Das, und da gibt es viele von. Ich sehe halt schon die Klassenunterschiede als ein Sprengstoff, der auf uns zukommen wird, einfach wenn die Sozialsysteme erstmal auseinanderzufallen anfangen. Und das werden sie irgendwann, wenn das so weitergeht. Ja, wir haben ja durch die Sozialreform unter Schröder haben wir, sagen wir mal, viel sozialen Sprengstoff geschaffen für die Dinge, die dann später passiert sind, der Starken, der Linken und zum Teil auch der AfD. Also die dann, ja, also, aber ja, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was fast ein Extra-Stream wäre. Der Danisch hat ja diese Woche auch einen Artikel geschrieben mit der Behauptung drin oder der Analyse drin, dass quasi das Verfassungsgericht diese Entscheidung zu, sind die Hartz-IV-Sanktionen verfassungsgemäß immer weiter verschleppt, aber andere Sachen, sowas wie drittes Geschlecht und so ein Kram, das damit kann man sich halt abgeben. Also das kommt dran, das wird entschieden, aber so eine große Frage halt für die Gesellschaft, die wird immer weiter verschleppt, so nach dem Motto, ja, ist ja nicht so wichtig, kann ja weiterlaufen erstmal. Ja. Jetzt hätten wir hier noch dieses 40-minütige Video. Wollen wir es noch gucken? 40 oder? Minuten. Gibt es da beste Stellen oder so? Kennst wüsste du das ich schon? Jetzt nicht. Ja, ich habe es schon mal irgendwann gesehen vom Jahr oder so, aber... Ach, wir können ja eigentlich einfach noch ein bisschen Blödsinn reden und dann entlassen wir die Leute unter dem Baum, oder? Weiß ich nicht. Also. Ja. 40 Minuten sind sicher anderthalb Stunden, oder? Ja, mit Sicherheit, ja. Mond, wie sieht deine Abendplanung aus? Geschenke auspacken, essen, Freundin auspacken. Das hört sich nach einem Plan an. Ich scheint alle irgendwie so, weiß ich nicht, habt ihr noch irgendwie Termine oder so? Nö. Oder hab ich noch einen Abbruch? Nee. Ich... Ja, also dann fange ich jetzt an hier. Jo. Jetzt bin ich mal gespannt. Die sich dafür interessieren, die Gelegenheit reinzukommen. Wir haben ja jetzt gerade einen fliegenden Wechsel. Schimpfen, dann geht's wahrscheinlich schneller. Ah, okay, könnt ihr mal, ihr Loser. Ja, und gib mal ein bisschen. Ach, das ist doch dieser Christoph, dieser YouTuber, ne? Und dass der andere, jeweils andere offensichtlich ein kompletter Vollidiot ist. Das ist hat aber im letzten Jahr eine komplett neue Dimension angenommen und geht in eine Richtung, die justiziabel ist, und zwar eigentlich zwingend. Es werden Prozesse geführt, es werden Leute verurteilt. Das Thema ist allgegenwärtig, Hasskommentare. So, und heute habe ich drei Leute hier bei mir, die eine Menge Erfahrung damit haben, die sich beruflich quasi täglich damit beschäftigen. Und ich begrüße auf der Bühne Karline Mohr. Sie ist Leiterin der Social Media Abteilung bei Bild gewesen. Und heute hier, wie ich mir habe sagen lassen, funktionslos, bis sie Anfang Juni die CVD der Audience Development Abteilung bei Spiegel Online wird. Ja. Super, herzlich willkommen. Was? Ja, die Dame hatten wir schon ein paar Mal im Programm, das ist von 2016. Dann haben wir hier einen YouTuber, der sich politisch sehr engagiert, der eingreift in Diskussionen, der sich nicht um eine persönliche Meinung drückt. Und das ist Raik Anders vom Projekt Armes Deutschland. Oh. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch einen Fachmann hier, der sich mit genau der Dimension auskennt, die das alles betrifft, und zwar nicht nur in strafrechtlicher Hinsicht, sondern auch was Verfassungsrecht angeht. Und das ist Professor Ino Augsberg. Wo ist er? Da. Herzlich willkommen. Ich setze mich mal hier in die Mitte, wenn Sie... Genau. Rechtshaufen. So, ich würde mal hier zur Linken anfassen. Fangen. Karline, wann hast du deinen ersten Shitstorm erlebt? In meiner ersten Woche bei Bild. Ich habe... Es gab damals die Geschichte aus Hellersdorf, wo Flüchtlinge ankamen sollten und so ein Dieter stand halt da vor der Tür und hat den Hitlergruß gemacht. Und ich dachte damals in meiner ersten Woche Social Media Redakteurin, ja, ist ja eine super Geschichte, ne? Muss man ja nur richtig verkaufen. Hab halt drüber geschrieben, wir schämen uns für diesen Deutschen. Dann kamen pro Minute, 50 Kommentare da rein, die das nicht ganz so gesehen haben. Und dann gab es natürlich am nächsten Tag die Mediengeschichte, Bildleser wollen sich nicht für diesen Deutschen schämen. Und damit war ich dann mittendrin im Job auch. Okay, du warst quasi schneller angekommen, als du dir gewünscht hattest. Die Einarbeitungszeit war viel kürzer. Ja, war wirklich sehr unangenehm. Und ich bin um meinen Chef herum zu scharwenzeln und habe gesagt, hier, Thorsten, vielleicht habe ich da was Dummes gemacht. Also... Ja, und dann hat er gesagt, das müssen wir aushalten, das müssen wir uns mal anschauen. Ja, für dich war es unangenehm, für den Deutschen und die Flüchtlinge war es bestimmt total okay. Aber die Hauptsache ist ja, dass es dir gut geht. Und, ne, müssen wir ja lernen, wie läuft sowas, weil bis dahin hat man so gezielt bei Bild auch gar nicht gepostet und ja, dann wussten wir es. Und wie hast du das selbst erlebt? Also wie war das für dich? War das eine Katastrophe? War das... was man professionell abarbeitet oder wie geht man damit um? Ja gut, ich hatte den Job gerade angefangen, also ich war da schon auch sehr aufgeregt. Inzwischen weiß man natürlich, was einen erwartet, welche Kommentare einen erwartet. Man kennt seine Community, man kennt die Leser und man weiß von vornherein so, alles klar, da, wenn wir das heute bei Facebook spielen, dann müssen wir da ein paar Leute dran setzen, die sich um die Kommentare kümmern. Okay, also professionell. Raik, wie ist es bei dir? Weil du stehst für dein Angebot, du bist nicht ein Mitarbeiter deines Projektes, sondern du bist das Projekt. Ich habe auf jeden Fall keine Rechtsabteilung, sage ich mal, die dann im Hintergrund koordiniert, welche Kommentare jetzt verfassungsfeindlich sind oder nicht. Wobei es bei mir auch so sehr viel persönliche Hassmeldungen sind, ja, sehr viel Gewaltandrohung, sehr viele Morddrohungen und so weiter. Das heißt, bei mir ist es so, ist immer die Frage, wie man damit umgeht und so. Ich sammle das gerne und ich habe mir schon mal überlegt, dass es vielleicht auf der einen Seite so eine schöne alternative Einkommensquelle wäre, wenn man all diese Leute einfach so auf Schmerzensgeld verklagt oder auf irgendeine. Also es gibt ja diese Sachen, wo dann wirklich Leute auch wirklich mehrere tausend Euro Strafe zahlen müssen, dafür, dass sie wirklich volksverhetzende Inhalte in Kommentaren verbreiten. Bei mir ist das eigentlich aktuell so, ich sammle diese Kommentare immer. Das kriegst du doch nicht, Raik. Das kriegt der Staat. Nicht in Amerika. Ja, er meint wahrscheinlich die Beleidigungen, die er kriegt. Aber auch das, warum verfolgst du sie dann nicht, Raik, wenn sie so schlimm sind? Verfolg jeder Einzelne. Und lass das zum Beispiel dann in meinen Videos einblenden oder mach so schöne Collagen, wo man das mal sieht. Weil ich auch finde, dass diese Leute sich im Endeffekt selbst demaskieren eigentlich. Ja, das sind immer diese Leute, die für Meinungsfreiheit eintreten und für das christliche Abendland. Und die Meinungsfreiheit wird dann damit verteidigt, dass man irgendwie Leute für ihre eigenen Aussagen mit dem Tod bedroht. Ja? Und dementsprechend, ich zeige das immer ganz gerne auf und mache das dann entweder in meinen Videos oder meinen sonstigen Beiträgen. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich anders damit umgehen soll. Also. Wie ist das, als es dir zum ersten Mal begegnet ist? Wie war das? Das ist, guck mal, damit... rechnest du eigentlich auch schon, bevor du deinen ersten Beitrag online stellst. Also gerade bei mir ist es ja so, dass ich mich immer sehr viel mit so Flüchtlings- und Asylthemen beschäftige. Und in dem Moment, wo du auf das Thema gehst, kannst du dir auch schon denken, wo die Reise hingeht in den Kommentaren. Ja? Also bei Bild kennt man das, das kennt man auch bei Spiegel, das kennt man vor allen Dingen bei der Süddeutschen und sowas, die dann wirklich ihre Kommentare einfach komplett abgeschaltet haben, weil sie dann so komplett damit überfordert waren, von wegen, oh mein Gott, jetzt kommt der Riesenshitstorm und jetzt kommt die Mega-Hate-Speech. Ich verfolge diesen Ansatz nicht. Ich finde das immer so ein bisschen traurig, sage ich mal, vor diesem Ansturm des Bullshits irgendwie zu kapitulieren. So. Ich würde mir da vielleicht auch mehr wünschen von den etablierten Medien, dass sie da, sage ich mal, ein bisschen entschiedener vorgehen, als jetzt einfach zu sagen, da kommentiert halt keiner mehr. Und ja, aber wie gesagt, wenn du weißt, du gehst diese Themen an, dann wird halt automatisch, weil das teilweise auch eine völlig faktenbefreite Diskussion ist, wird dann automatisch das auf so eine komische, asoziale, aggressive Schiene gefahren. Und da muss man halt vielleicht auch der Typ für sein. Ich kenne zum Beispiel auch YouTuber, die haben wirklich so sechsstellige Abonnentenzahlen. Aber ich würde nicht sagen, die gehen kaputt da dran, aber das trifft die schon, wenn die halt wirklich solche Kommentare bekommen. So, weil manche Leute haben vielleicht nicht das dicke Fell ungefähr dafür, sondern die nehmen sich das wirklich zu Herzen und die trifft das auch drin. Ja, ist halt so. Ja, aber dann sollen so eine diese manchen Leute sich doch drum kümmern, dass sich was ändert. Warum setzt er sich denn dahin und macht hier den Anwalt? Also ja, es geht doch halt. Dann. Außerdem, ich glaube auch nicht, dass die mit den sechsstelligen Zahlen oder was er da eben gemeint hat, dass die politischen Inhalte irgendwie produzieren im deutschen YouTube, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wüsste ich nicht, welcher Kanal das sein soll. Liv Lloyd oder was? Liv Lloyd, ja. Ach nee, sechsstellig, ach so. Was hast du verstanden? Sexy oder wie? Nee, 6000 hatte ich gerade im Kopf. Ja, und auch, also ich weiß nicht, ob das 2016 auch schon so war, aber er hat sich auch irgendwann mal mit den Erdogan-Jüngern angelegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er wahrscheinlich auch ein paar Hasskommentare gekriegt hat, die jetzt nicht vom christlichen Abendland gekommen sind. Ja, aber sowas erwähnt man nicht. Ja, es kommt doch viel besser, wenn man sagt, hier christliches Abendland, die für die vermeintliche Meinungsfreiheit einstehen. Man kann auch gleich AfD sagen. Weil das ist in deren Köpfen doch sowieso derjenige, der dahinter steht. Hinter aller Kritik an ihnen stehen irgendwelche Abschalten Bösen von Kommentaren. Wenn diese Reißleine gezogen werden muss, dann hat das ja Ausmaße angenommen, wo eine Redaktion denkt, das kriege ich nicht mehr gewuppt. Und es sind ja viele. Ja, vor allen Dingen Abschalten von Kommentaren und so weiter und so fort. Also die stellen das ja auch wieder so hin, als wäre das halt so, als wäre das nicht irgendwie so, dass die sich denken so, ja, entweder wir stellen jetzt irgendwie einen an, der den Kram durchliest, oder wir sparen uns den einfach und machen keine Kommentare. Ich meine, kannst du auch machen. Ja, eben, kann ja auch die Abwägung irgendwie sein. Das wird wieder so hingestellt, so nach dem Motto so, ja, eigentlich würden die das ja alles gerne machen, bei der Süddeutschen gerade, ne, irgendwie so der, neben der Taz, irgendwie der progressivsten Dummzeitung, die auf jeden Dreck irgendwie aufspringt. Und wenn er dann aus dem richtigen politischen Lager irgendwie kommt. Und also, ja, dass die da viele Leute in ihren Kommentaren haben, die ihnen auch sagen, was sie für einen Quatsch reden, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie es nicht hören wollen. Aber es wird immer so hingedreht, so als wären das so die Helden, weil sie es nicht hinkriegen. Ja. Viele, die argumentieren damit, ja, ich komme ja auch juristisch in eine Position, die ich nicht mehr verantworten kann, weil eben viele der Kommentare volksverhetzend und so weiter sind. Ist das so? Besteht diese Gefahr? Ist das realistisch? Oder in welcher Situation befinde ich mich als jemand, der für die Kommentare verantwortlich ist? Naja, als Provider muss man letztlich nicht, ist man nicht unmittelbar haftbar für die Kommentare, man muss es nicht unmittelbar kontrollieren, alles, was irgendwie dort veröffentlicht wird. Aber wenn es einem bekannt wird, und das ist typischerweise natürlich in den Konstellationen, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann schon der Fall und man stellt fest, dass dort hochproblematische Inhalte gegeben sind, dann muss man tatsächlich dagegen vorgehen und die löschen. Das ist aber, glaube ich, nicht die Hauptsorge letzten Endes zu sagen, dass es der Arbeitsaufwand ist, der genaue Prüfaufwand, sondern es ist tatsächlich eben dieses Überwältigende und die Masse dessen, mit der man nicht mehr zurande kommt und die dann vielleicht eben diese Einzelfallprüfung, ist das noch hinnehmbar, ist das eine schon justiziable, in den strafrechtlichen Bereich reinreichende Äußerung, dass das vor der Masse einfach zurückgedrängt wird. Wie? Ja, Moment mal, das ist aber doch eigentlich gerützt, das Argument, ganz ehrlich, weil wenn ich sehe, wie viele Sachen bei Spiegel so kommentiert werden und wie viele Kommentare da reinkommen, das ist ohne weiteres möglich, wenn man da zwei Leute hinsetzt oder so. Und es gibt extra die technische Möglichkeit, wie ich das auf meinem Gamergate-Blog auch gemacht habe, weil ich da halt nicht so oft in die Kommentare gucke, dass Kommentare erst nach Prüfung freigeschaltet werden. Wo ist das verfickte Problem, Spiegel? Reaktion, ist es Kommentare abschalten? Ist das die korrekte Reaktion? Also ich würde sagen, die Kommentarfunktion komplett abzuschalten ist eine, sozusagen die Besucher. Da kann man, damit werden ja alle anderen Möglichkeiten, sich legal zu äußern, auch abgeschaltet. Die eigentlich notwendige Variante wäre die zu sagen, die Äußerungen, die explizit volksverhetzenden Charakter etwa tragen, die als solche zu löschen, denen kein Forum zu bieten. Aber also die einzelnen Varianten, die einzelnen eine Filterfunktion durchzuführen und zu sagen, dieser Kommentar ist in der Form tatsächlich geeignet, etwa zu Gewalt und Rassenhass aufzustacheln und den müssen wir deswegen beseitigen, während der andere eine für sich genommen vielleicht unschöne, uns politisch unangenehme, aber eben noch zulässige Meinungsäußerung darstellt. Und das wäre dann eben etwas, was man stehen lassen könnte. Und die Variante zu sagen, wir schalten es komplett ab, ist eigentlich eine Notfalloption, um eben diese Filterfunktion nicht installieren zu müssen, um sich damit nicht in jedem Einzelfall, der durchaus auch heikel sein kann, auseinanderzusetzen, ist das jetzt schon im strafrechtlich oder relevanten Bereich oder ist es noch eine zulässige Meinungsäußerung, die als solche natürlich auch dann gewollt ist. Was der Handarbeit dann ist. Genau, das ist tatsächlich ein kleinteiliges Korrektiv im Korrekturlesen. Ist das machbar? Oder wie habt ihr, du hast ja gesagt, wenn es bestimmte Posts gibt, haben wir uns schon darauf eingestellt. In welchem Rahmen ist das überhaupt handelbar? Ich glaube, da muss man sich vorher auch als Marke Gedanken machen, wie viele Ressourcen können wir dafür freisetzen und vor allem, wie finden wir das denn? Also ist es uns wichtig, dass diese Geschichte jetzt auf Facebook stattfindet, auch wenn wir wissen, da tummeln sich dann irgendwelche schlimmen rechtspopulistischen Kommentarstränge drunter oder sagen wir, ach, wir verschieben das mal auf morgen, bis wir wieder besser besetzt sind dann kann man entscheiden, so können wir diese Ressourcen freimachen oder nicht. Und normalerweise gibt es ja ein Social Media Team inzwischen überall oder ein Community Team, die sich um sowas kümmern können. Aber sind dann die, das ist ja wahrscheinlich eher auf einen Normalfall ausgerichtet, nicht auf 50 Kommentare pro Minute. Genau, das war nicht mehr handelbar. Also da habe ich selber bis 2 Uhr nachts Haare raufend auf dem Sofa gesessen und versucht, die schlimmsten Nazis irgendwie da wegzublocken, aber es ging gar nicht. Das heißt, ab einer bestimmten Menge ist es einfach nicht mehr hinkriegbar. Es kommt ja immer, also wenn wir jetzt davon reden, dass pro Minute 50 Kommentare reinprasseln, natürlich, wenn du ein Community-Team ein 20-köpfiges hast und sagst so und jetzt alle bitte auf dieses Posting, dann nehme ich an, ist es auch handelbar. Ja. Also gut, okay. Raik, auf YouTube gibt es ja die Funktion, ich kann filtern Kommentare. Wendest du die an? Also ich glaube, das wird bei mir automatisch gemacht. Also ich selber habe kein Bestreben, irgendwie diese Sachen rauszunehmen, weil da wirst du wahnsinnig. Also du kannst ja wirklich nicht jeden Kommentar, vor allen Dingen ich bin nur eine Person, so einzeln rausnehmen. Aber um zum Beispiel nochmal auf diese größeren Medien zurückzukommen, ich finde das zum Beispiel, ja, Frechheit ist jetzt übertrieben, aber das ist vielleicht auch juristisch bestimmt alles ganz toll abdeckbar, warum das so ist, wie das ist. Aber ich finde, was hat jetzt zum Beispiel denn wahlweise die Bild oder Spiegel oder SZ irgendwie damit zu tun, was Leute denen auf die Pinnwand oder in den Kommentarbereich schreiben? So, ich finde, man sollte auch nicht jetzt irgendwie zum Beispiel einen Beitrag zurückhalten, weil man dann vielleicht Angst hat von wegen, oh, wir haben nicht genug Moderatoren, um das zu handeln. So, also das kann jetzt auch kein gängiger Weg sein. Ich finde so, dass in dem Moment, wo die Leute sich wirklich ihre ganze Zeit und Energie nehmen, um da irgendwie reinzuschreiben, ihr seid alle Hurensöhne, so, dann soll sie sich diese Zeit nehmen, okay. Aber ich finde, da ist jetzt nicht Spiegel für verantwortlich und ich finde es auch immer so ein bisschen traurig, vielleicht bin ich einfach nur so Masochist, keine Ahnung, aber ich gehe immer mal gern so bei Spiegel in die Kommentare rein, ja, so Spiegelforum, so. Und dann merkst du immer schon, dass du bei ganz vielen Themen, so, du weißt es eigentlich schon bei der Überschrift, so scrollst du runter und das Forum ist natürlich wieder abgeschaltet, weil die sich auch schon denken, oh nein, wir haben jetzt irgendwie keinen Bock auf Kommentare, wie zum Beispiel jetzt gerade zum Integrationsbericht oder was es gerade war, was gerade rausgekommen ist, auch wieder Kommentare natürlich nicht vorhanden. So, und das ist einfach so, es ist jetzt kein ausschlaggebender Teil dieser Presselandschaft, dass wir Online-Kommentare haben, aber ich persönlich finde es einfach traurig. Weißt du, so, das ist halt das Ding, du darfst überall kommentieren, wo die Meinung nicht kontrovers ist und die Sachen, die die Gesellschaft tatsächlich beschäftigen, wo es eine Kontroverse gibt, da darfst du nicht mehr kommentieren. Und dann kannst du auch die komplette Kommentarfunktion auf der Seite abschalten, weil was bringt es dir denn? Also weißt du, so klar, wenn die einen Artikel darüber schreiben, wie toll der Online-Versand von Zügen ist und man da einen tollen Zug sich bestellen kann für die Modelleisenbahn und dann irgendjemand drunter eine Diskussion anfängt, dass sie aber Modell XY nicht haben. Ja, toll. Weißt du, so eine Diskussion findet ja eh statt, aber bei der Zeitung ist es doch so, dass doch die kontroversen Themen gerade die Dinger sind, mit denen sie auch ihre Auflage steigern. Ja. Und dann darfst du da aber nicht drunter kommentieren. Und da kannst du dann auch komplett sagen, ja, lasst es doch dann. Also es ist ja dann nur einseitig. Ihr wollt doch gar nicht hören, was die Leute denken. Gesteht euch das doch endlich mal ein, dass ihr dann sozusagen auch einen Haufen Kritik damit abschmettert, dass ein paar paar Leute irgendwelche Schimpfwörter verwenden. Weil ich kann mich noch gut zur Flüchtlingskrise, auf der Höhe von der Flüchtlingskrise, habe ich bei der Welt einen Artikel gesehen, wo irgendein Komödiant, der meinte so, schaut mal, wir haben jetzt hier in diesem Studio 100 Leute und jetzt kommen zwei dazu. Ist das jetzt hier zu voll? Und habe ich einen Kommentar drunter geschrieben. Ja, aber die Demografie des Landes Deutschland hat doch nicht dieselbe Struktur wie die Demografie von den Leuten, die jetzt dazukommen. Also wenn der Überteil der Geflüchteten unter 40 ist, der überwiegende Teil der Deutschen ist anders. So. Und der Kommentar wurde dann gelöscht, weil, keine Ahnung, weil es ein Nazi-Kommentar ist, weil ich gesagt habe, Demografie existiert in Syrien und in Deutschland. Das war dann mein Nazi-Kommentar. Ja, einer von diesen 50 Nazi-Kommentaren pro Minute. Also das fand ich auch ziemlich lustig, eben, was die Frau Mohr da gemeint hat. So, als ob da 50 justiziable Kommentare pro Minute da irgendwie reinkommen. Also das möchte ich gerne mal sehen. Also wenn das wirklich so wäre, dass das wäre auf jeden Fall wirklich mein Bericht wert. Und vor allen Dingen für so tollen Journalismus wie Wir schämen uns. Super Journalismus. Ja. Da weiß ich richtig Bescheid. Das ist echt interessant. Vom ganzen System her, dass man da so einknickt und von vornherein sagt so, die Rückmeldungen werden bestimmt scheiße, dann lass mal vorrangig hier irgendwie den Riegel vorschieben. Aber pressrechtlich gibt es bestimmt einen Grund dafür, aber ich bin's auch sicher. Es kann doch sein, wenn jetzt beispielsweise unter einem Artikel im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte steht, schade, dass die scheiß Kanaken nicht alle ersoffen sind. So. Und nein, wenn die Geschichte aus irgendeinem Grunde nachts um zwei rausgeht und niemand kümmert sich um diese Kommentare, dann hat dieser Kommentar am nächsten Tag 500 Likes. Das kann keiner wollen. Der Kommentar 500 Likes. Ja, was bedeutet das dann? Das kann doch keiner wollen. Das bedeutet dann, dass 500 Leute, die eigentlich der Meinung waren, dass Flüchtlinge kein Problem sind, dann ihre Meinung geändert haben. Oder was bedeutet das, dass 500 Likes da sind? Es ist einfach faszinierend. Also, weißt du, der Kommentar kriegt 500 Likes und das ist dann der Untergang des humanistischen Abendlandes. Also. Ja, ich frage mich, das auch, kann auch keiner wollen. Was sich bei Reik so ein bisschen geändert hat. Jetzt rollt er hier mit den Augen und. Okay, ich merke das Klatschen und sowas, aber ich finde trotzdem, dass es zum Beispiel nicht die Aufgabe eines Social Media Teams ist, sage ich mal, zu sagen, okay, das ist jetzt alles scheiße und so weiter und das müssen wir sperren, sondern ich würde mir natürlich in einer idealen Welt wünschen, und ich weiß, das ist jetzt sehr hingeträumt, dass solche Kommentare quasi nicht so als Kavaliersdelikt abgetan werden im Sinn von, okay, du wirst jetzt mal geblockt und das war's, sondern dass sich dann wirklich mal Behörden hintersetzen und sagen, du kannst nicht Volksverhetzung auf so einer Ebene irgendwie durchgehen lassen. So, das finde ich doch scheiße, dass immer nur halt einmal so geblockt wird und dann mal, jetzt kannst du nicht mehr auf der Seite kommentieren. So, das ist doch jetzt keine Strafe oder keine gerechte Reaktion darauf. Also mir ist es einfach zu lasch, so weiß ich. Da verliert er mich dann wieder. Also, ja, da muss ich die ganze Strafverfolgung mit auseinandersetzen, mit Kommentaren. Irgendwo. Vor allem hat er doch eben gerade gesagt, er lässt den Scheiß einfach stehen, ohne was zu machen. Ja, eben. Also, dann soll er doch da bitte dafür sorgen, dass diese strafrechtlich relevanten Dinge verfolgt werden. Ich meine, wer außer ihm soll das denn machen? Er ist doch eine Ein-Mann-Firma. Die Gesellschaft. Das Netz-Dinge. Genau, Google. Google ist doch hier YouTube und müssen sich doch drum kümmern. Ich mag das halt einfach nicht, weil genau wie du sagst, diese Kommentare, die schaukeln sich auch immer weiter gegenseitig hoch und ja, und wenn die dann alle verurteilt werden, dann ändern sie auf jeden Fall auch ihre Meinung, weil so ist das ja. Ne? Da denken sie sich dann so, ja, stimmt, ich hatte ja Unrecht. In Wahrheit ist alles prima so, ich bin mein eigenes Problem und die anderen sind gut. Da könnte man noch ein bisschen mehr gegen tun. Wer ist es, Karline? Mal eine wirklich blöde Frage, aber vielleicht macht sie doch Sinn. Wer ist es schuld? Ist es schuld, dass die Presse einfach immer schlecht informiert hat, sich nicht um gerade dieses Thema Flüchtlinge, um das es sich ja vor allem im Moment dreht, einfach schlecht aufgeklärt hat? Ist es so ein Portal, ist es eine Plattform wie Facebook, die einfach natürlich Inhalte, die stärker polarisieren, nach oben stellt? Was ist das Problem oder was haben wir, was kocht da plötzlich hoch und woher kommt es? Das ist die Debatte, die ihr ewig unterdrückt habt und in eine rechte Ecke gestellt hat und besorgte Bürger genannt habt und all das, das kocht da hoch. Wie blind muss man eigentlich sein, um die Dynamik nicht zu verstehen? Und ich bin Journalistin. Aber trotzdem, du steckst mittendrin. Ihr macht genau, euch ja, ihr redet ja mit Sicherheit darüber in der Redaktion. Und wenn nicht, würde es mich aber wundern. Also ich habe es wirklich erlebt, dass ich, also mein Gott, wie du schon vorhin sagtest, so beschissene Kommentare gab es schon immer und die Trolle und die Hater und so weiter. Und seit eben vergangenem Sommer hat das eine andere Dimension, weil plötzlich gibt es dieses eine Thema, zu dem jeder auch eine Meinung hat und Meinung haben will. Und Und was ist damit das Problem, dass ich eine Meinung zu dem Thema haben will, wenn das Land nachhaltig verändert wird und ein Haufen Geld rausgedonnert wird, was selbst unter humanistischen Aspekten wesentlich intelligenter hätte investiert werden können? Meine Fresse, Alter, warum darf ich dazu keine Meinung haben? Die Trolle und die Hater und die Leute, die sich zu aktuellen Themen eine Meinung bilden, obwohl sie keine Journalisten sind, die sind alle gleich. Ja. Das ist halt, ja, wie gesagt, mein Kommentar, wo ich meinte, ja, aber die Demografie von den Zugekommenen und den bereits länger hier Lebenden, die ist doch unterschiedlich und das könnte dann das Land nachhaltig verändern, wenn du in der Altersgruppe unter 30 Jahren massive Zuwanderung hast, was waren es, 7 Millionen oder 14 Millionen Deutschland sind, keine Ahnung, müsst ihr selber googeln, aber ihr wisst, was ich meine, die Demografie der Zukommenden ist anders wie die der hier Lebenden und das war ein Nazi-Kommentar. Sorry, der wurde gelöscht, der dürfte nicht da stehen bleiben, der vollkommen freundlich formuliert war, ohne irgendwie was zu hetzen, sondern einfach nur, ja, das sind Fakten, das kannst du auch nicht ändern, aber der wurde rausgelöscht, weil das Nazi-Sprech ist, in deren Augen, von dem Troll. Na gut, wenn du das Wort das Fakten benutzt, musst du dir schon im Klaren sein, dass du Nazi-Strukturen stärkst und nachhaltig verbesserst und so. Ja. Also, bitte eben. Stimmt. Eine Dynamik bekommen, die auch irgendwann nicht mehr haltbar war. Also es ging los, oder ich habe das so erlebt, dass eben die Hater, der Ton sehr scharf wurde. Da wurde viel kommentiert, da wurde plötzlich viel gehetzt. Da fand man Flüchtlinge scheiße, da fand man dann die deutsche Politik scheiße. Dann fing man an, Medien dafür anzugreifen. Warum zeigt ihr immer nur Kinder? Warum zeigt ihr immer nur Frauen? Ja, hallo, Report! Meine Fresse, Alter! Ihr habt das, was die ganze Masse immer rumschreit mit Lügenpresse. Das gibt's als Studie, der Haller-Report. Ich finde Lügenpresse auch überspitzt. Aber meine Fresse, Alter, ihr habt eine Studie, die sich die ganzen Tagesthemen angeguckt haben, alles, was als Tageszeitung rauskommt, wo man euch nachgewiesen hat, dass ihr als Kollektiv von Journalisten einen Bias in die Welt gesetzt hat. Deswegen haben sich ein Haufen Leute aufgeregt, auch Menschen, die Flüchtlinge total toll finden, die aber Kack-Journalismus ankotzt. Meine Fresse, Alter. Nicht in der Lage sein, sich irgendwie kritisch mit sich selber auseinanderzusetzen. Und dann sagen, oh, der ganze Gegenwind, oh, das muss von rechts kommen. Ja, meine Fresse, jetzt, Alter. Wer ist wirklich alles in einen Topf geworfen und umgerührt, ne? Also, ja. Jetzt sind halt die Hater und die Trolle und die Leute, die sich eine Meinung bilden und die Leute, die sagen, warum zeigt ihr nur Frauen und Kinder? Ja. Das sind jetzt alles eins, ja. Viel mehr Männer und wieso lügt ihr uns an und so weiter. Und da ist Misstrauen entstanden an einer Stelle. Und dann passierte ja eigentlich was sehr Schönes. Also man hatte so das Gefühl, oder ich hatte so das Gefühl, das Internet ist voll von Bildern von brennenden Flüchtlingsheimen, von rechter Propaganda. Und ich hatte das Gefühl, dass da auf der anderen Seite auch was passiert ist. Nämlich dieses Gefühl, nee, Deutschland ist so nicht. Wir müssen da was machen. Und dass die Leute angefangen haben zu bloggen, zu spenden, zum Bahnhof zu fahren und Plakate hochzuhalten und diese Aktion dann wiederum natürlich in die Netzwerke zu tragen, um das zu zeigen, um sich, ich hatte wirklich das Gefühl, es hängt zusammen, diese Ja, aber da haben wir jetzt halt so, das ist das Ideal, oder wie, dass die Leute mit einem Transparent zum Bahnhof fahren, oder was? Wer kann sich da denn da was von kaufen? Ja, das ist wichtig. Leute, geht alle zum Bahnhof und stellt. Aber seid vorsichtig, Leute, wenn ihr da mit vielen Leuten zum Bahnhof geht, wenn ein verdächtiger Laster um die Ecke biegt. Bringt euch in Sicherheit. dunklen Bilder haben diese guten Dinge mit ausgelöst oder wenigstens verstärkt. Das, so. Und das hat natürlich aber in diesem Moment dann die Fronten auch schon wieder verhärtet. Ne? Es gab die Hater, die gesagt haben, das ist alles ganz schlimm und die Medien sind scheiße. Dann kamen die Leute, Flüchtlinge willkommen, die Medien schreiben, oh, wie toll, Willkommenskultur in Deutschland. Und damit war dann, da hatte ich so das Gefühl, der Ofen wirklich komplett aus. Also die Leute sagen, die Medien sind scheiße nur wegen der Flüchtlingskrise. Habt ihr euch mal irgendwie in der letzten Zeit mit eurer Auflage beschäftigt? So ist da vielleicht ein Trend bei euch zu erkennen, dass ihr euch in den eigenen Fuß schießt, während ihr auf euren Zehen rumkaut? Kann man das vielleicht feststellen? Hat eure Auflage vielleicht auch schon vor 5 Jahren nachgelassen oder auch schon vor 8 oder vor 10 Jahren und jetzt ist es irgendwie die Schuld der Flüchtlingskrise, dass man euch schlechten Journalismus vorwirft? Meine Güte, Alter. Es ist, ich halte es nicht aus, Mann. So, es gibt so viele strukturelle Probleme innerhalb des Journalismus, ohne dass du jetzt auch nur nach einer Beeinflussung von einem Think Tank oder von einem Aktivistenkollektiv schaust, sondern auch einfach nur, es gibt so viele Meldungen, dass es einfach extrem schwer ist, die Meldung rauszusuchen, die tatsächlich wichtig sind. Ich meine, guckt doch euch auch mal nur selber die Weltraumaffen an. Wir suchen doch auch jedes Mal nach was wichtig ist und lassen andere Sachen weg, wo man später feststellt, oh, die waren vielleicht doch wichtiger. Also es ist so zu tun, als ob es da nicht irgendwie mehr Kritik gibt wie Flüchtlingskrise und deswegen sind die Medien blöd. Also da habt ihr den Schuss nicht gehört. Aber ganz gewaltig nicht. Also. Ja, und vor allen Dingen, was da für mich auch schon wieder mitschwingt, ist so dieses von wegen, man kann auch eigentlich nur Probleme machen, jetzt bei irgendwelchen Leuten, die in dieses Land reinkommen. Man kann keine Probleme machen bei Leuten, die hier schon da sind oder so. Aber das klingt ja auch immer irgendwie so, von wegen so, ja, die einen sind halt das Problem, das sind die ganzen, die hier kommentieren und so und unsere scheiß Zeitung lesen, die sollen einfach bezahlen und fertig. Ne? Aber wir machen uns Gedanken darüber, dass irgendwer ein schlechtes Gefühl kriegen könnte, eventuell, der hier in Deutschland entweder Schutz sucht oder goldgräbermäßig unterwegs ist. Vollkommen egal im Prinzip. Ne? Aber also wenn man es jetzt annehmen würde, so dieses Ideal, dass das alles irgendwie Leute sind, die flüchten müssen, dann würde ich auch wieder sagen, so kommt man da eventuell mit klar, dass in der Zeitung, in der Sprache, die man eh nicht verstehen kann, irgendwelche Leute das doof finden? Ja. Also so wie ich die das erlebt habe, dieses Stimmungsbild, ja, da war der Ofen wirklich aus. In dem Moment, als die Medien dieses Thema Willkommenskultur aufgegriffen haben, da waren die Fronten plötzlich komplett hart so. Hast du das auch so erlebt, Raik, diese Wende? Ich weiß nicht, also aus meiner Sicht ist immer das Problem nicht die Kommentare, die die Leute schreiben, sondern das, was von vornherein in ihrem Kopf sich abspielt. Also das ist ja auch immer, du weißt, was ich meine. Ja. Und natürlich ist es so, dass die Fronten härter geworden sind. Ich wage einfach mal zu sagen, dass Leute dümmer geworden sind. Ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass zum Beispiel Warte, Leute sind gesagt, dümmer geworden. Zum Beispiel wie die AfD. Leute sind dümmer geworden. Kann das damit zusammenhängen, dass wenn du Immigration aus Ländern hast, deren Bildungsstandards nicht mit denen von Deutschland übereinstimmen, dass der Gesamt-IQ von Deutschland sinkt, wenn du nur genügend Menschen dazu bringst? Hat er das gerade gesagt? Oder ja. Hat er gesagt, dass die Deutschen dümmer geworden sind? Die Deutschen sind dümmer geworden, meinte er natürlich. Aber ja, also auch da, ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei uns, weil wir machen das ja jetzt schon seit einer ganzen Weile und ich glaube auch sogar ein bisschen länger als Raik anders, zumindest kannte ich ihn da noch nicht. Und als ich seine ersten Videos geguckt habe, habe ich ihn sogar noch empfohlen hier, weil die ersten Videos, die er gemacht hat, die waren eigentlich ziemlich gut recherchiert, zumindest hat es noch den Anschein. Ja, und da habe ich auch das Gefühl, dass so ein gewisser jemand irgendwie sich so ein bisschen reingesteigert hat und dann halt eher aktivistisch geworden ist, als den Leuten wirklich zu vermitteln, irgendwie was los ist. Ja. Die hätte auch vor 10, 15 Jahren in Deutschland noch nicht funktioniert. So, ich bin auch der Meinung, dass es jetzt nicht immer nur so auf die Medien geschoben werden sollte, im Sinne von, oh, eure Berichterstattung geht an den Leuten vorbei oder sowas, sondern ich bin auch immer der Meinung, dass diese ganze Bildungspolitik, die gefahren wurde, wirklich dazu geführt hat, dass die Leute einfach scheiße dämlich geworden sind. Ungebildet, scheiße dämlich. Und das merkt man auch wirklich an diesen ganzen komischen Postings, Protesten, Facebook-Seiten, die dann immer so ihre komischen Halbwahrheiten so bringen. Die haben dann immer diese lustigen Bilder, dann hast du da irgendwie so, was weiß ich, du siehst so ein, guck mal, du siehst so zwei Bilder. Das eine ist dann irgendwie so ein Typ, der irgendwie in Syrien so eine Waffe hält oder irgendwie so als IS-Kämpfer dargestellt wird und dann siehst du ihn danach so, aha, er ist irgendwie in Essen in so einer Unterkunft für Flüchtlinge. So, und das sind nicht mal dieselben Leute. Aber das wird halt einfach genommen. Du nimmst ein Foto von einem, der ein bisschen aussieht wie der andere, ja, dann setzt das daneben. Komm. Ja, manchmal sind es auch dieselben Leute übrigens. Ja, manchmal, aber weißt du, das ist auch so ein Ding, dass du hast doch in jede politische Richtung Leute, die irgendwas erfinden, Hauptsache für ihren guten Kampf. Das hast du bei den Linken, bei den Grünen, bei der SPD, bei der CDU, bei der SPD, das hast bei der AfD, das hast du überall. Also, ich erinnere an den Linken, der sich irgendwie selber Messerstiche beigebracht hat, damit er das irgendwelchen Nazis die Schuhe schieben konnte. Ja, ich finde es immer unredlich, wenn du sozusagen auf den negativsten Teil deiner politischen Opposition, wenn du den nimmst und sagst, die sind alles so wie das. Also, wisst ihr, was ich meine? So, natürlich gibt es Leute, die Sachen erfinden und einfach nur Propaganda machen, die sie sich aus dem Arsch ziehen. Aber das gibt's doch auf jeder fucking Seite. Also PETA zum Beispiel, Tierschutzorganisation, die haben noch regelmäßig Fälle, wo sie sich dafür entschuldigen müssen, weil sie wortwörtlich Fake News verbreiten. So, also es tut, ich komme da nicht mit, Alter. Ich. Und sagst, haha, guck mal, hier, die Flüchtlinge wollen, dass das alle totbomben und so. Und ich glaube einfach, dass mit diesem ganzen Siegeszug des Internets, also es gibt so ein berühmtes Zitat von einem Kollegen von Nietzsche, der gesagt hat, so mit jedem großen Sieg droht auch immer ein großes Risiko oder eine große Niederlage. Und ich glaube halt einfach, dass dieser ganze Informationsfluss, der uns mit dem Internet so mehr oder weniger überrollt hat, dass der bei vielen Leuten nicht gerade das Beste hervorgebracht hat und sie halt wirklich auch in so eine komische Situation geworfen hat, wo sie dann immer aus Prinzip allem misstrauen müssen und alles, was jetzt irgendwie eine offizielle Stelle sagt, ist zum Beispiel richtig kacke und darf nicht für bare Münze geworden werden. Dann hast du Sachen wie Compact und den Kopfverlag und was du nicht alles hast. Und die bedienen ja auch einfach genau dieses Instrumentarium einfach so. Also die wissen genau, wie die ihre Leute so eine bestimmte Ecke drängen können, wo sie sich auch so fühlen, oh, ich muss was machen und das Land ist scheiße, alles ist scheiße, ich sterbe. Also der Puls geht so bei denen. Und das ist wirklich also, ja, aber Journalisten, redet der gerade von der Antifa? Ja. Oder? Ja. Und vor allen Dingen Journalisten fühlen sich überhaupt nicht so, als müssten sie die Leute alle in die Ecke stoßen, dass sie sich so verhalten, wie die Journalisten das für richtig halten. I Heart Volkstod. Deutschland verrecke. Wo sind denn die Leute, die so einen Schwachsinn reden? Ja, es war alles Satire. Die sich ja zum Beispiel nicht, meiner Meinung nach, jetzt nicht, sage ich mal, die etablierte Presselandschaft vorwerfen muss, weil die machen ihren Job nach wie vor. Man kann darüber diskutieren, ob der Spiegel vielleicht vor 5 Jahren mal besser war als heute. Okay, er war auf jeden Fall dicker. Aber trotzdem finde ich einfach, dass diese ganze Diskussion, die wir haben, um wie geht man irgendwie administrativ mit Hate Speech um, so ein bisschen am eigentlichen Problem vorbeikommt, sondern es geht eigentlich um die grundsätzliche Stimmung und Ausrichtung in diesem Land. Das heißt Bildungspolitik, Aufklärung. Also ich habe bei euch beiden jetzt rausgehört, Bildungspolitik es geht darum, und Aufklärung. Ja, könnte nicht bitte endlich die Leute chippen und wenn was Großes Politisches passiert, kriegt jeder ein paar Benzos in den Blutkreislauf. Das würde doch die Stimmung viel besser steuern wie irgendein Bildungsprogramm. Da kann dann Mutti Merkel auf den Knopf drücken und alle chillen den ganzen Tag. So. Weil die Meinung und Stimmung, ja, es gibt Leute, die finden manche Veränderungen scheiße und in der Demokratie ist es dann so, dass man die Stimmen anhört, eine große Debatte hat und irgendwo ein Stück weit einen Konsens findet. Und 2015 war kein Konsens da. Alle Journalisten haben sich darum bemüht, einen Konsens herbeizuschreiben, der aber halt vorträglich nur in den Redaktionen stattgefunden hat. Tut mir leid. So. Ja, 62% aller Frauen sind gegen Familiennachzug. Die Kirchen haben heute in ihrer Weihnachtsbotschaft die Regierung dazu aufgerufen, den Flüchtlingsnachzug sofort wieder zu erlauben, weil der wichtig und gut ist für die Integration. Top. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Sorry. Egal. Dass erstens Aufklärungsarbeit wirkt und dass wir Aufklärungsarbeit leisten müssen, dass nur das... Ach ja, genau, Erziehung. Erziehung und Bildung. Also ich habe immer das Gefühl, wenn solche Leute von Bildung reden, meinen sie eigentlich Erziehung. So nach dem Motto, ja, wir sollen dir irgendwie, du musst lernen, dass, was er gerade gemeint hat, so die Leute misstrauen irgendwie allem, was die Regierung sagt. So, sollen die dann jetzt lernen, dass sie allem glauben sollen, was die Regierung sagt oder wie? Oder, ja, du musst ja nur diese Mandatory Gender Courses angucken, die Leute nehmen müssen. Oder so 50-50 oder was. Ich meine, ich habe da auch, ich bin da auch skeptisch, wenn irgendwelche Leute die ganze Zeit nur um die Ecke kommen mit von wegen so, ja, hier, die ganze Regierung will uns ja nur veräppeln und bla blub und so, ne? Also so viel Planung und so viel Niedertracht kann ich so einem riesen Organ mit so vielen Individuen halt auch nicht unterstellen. Das ist auch irgendwo unglaubwürdig, ne? Aber ja, auf der anderen Seite. Es gibt ja auch die Gegenbeweise, siehe Flick-Affäre, siehe Kohls Schwarzgeld, siehe Gutenberg, siehe, wie hießen die alle noch? Ihre Doktorarbeit. Ja, eben. Aber das ist ja nicht die Regierung, wo irgendwie alle irgendwie an einem Strang ziehen, sondern es sind halt Individuen natürlich, die irgendwie ihre eigenen Interessen verfolgen. Und sowas kann ich auf der anderen Seite dann natürlich wieder nachvollziehen. Und das erwarte ich auch das denke ich halt auch mal, dass, also wenn ich irgendwie, also da gibt es auch Vermutungen dann in die Richtung, ne? Und ja, aber das sind dann auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist auch wieder ganz aber nur gut. wenn ich die Auslassung meiner Regierung kritisch wahrnehme, kann ich ja solche Sachen finden. Das heißt ja nicht, dass kritische Wahrnehmung gleich Ablehnung ist. Das ist, glaube ich, hier so ein bisschen der Fehler. Ja, aber ich meine, es gibt also, halt schon. Es sind ja nicht alle Reichsbürger, die sich Gedanken machen, ob irgendwas stimmt oder nicht stimmt. Ja, aber es gibt halt schon diese Leute, die halt eben meinen, also, ne, dass das quasi. Also diese Verschwörungstheorie halt. Also, dass sie alle irgendwann am Strand sind und so. Und solche Leute gibt es halt schon. Aber ich finde es halt sehr schwierig, das in einen Topf zu werfen. Und selbst solche Leute, ich meine, was will man da machen? Wie will man die jetzt, was soll da Bildung, welche Bildung? Da müssen also, die ganzen Flacherde-Leute kommen dann in den Kurs und kriegen dann irgendwie 3 Tage lang Filme von der NASA gezeigt, bis sie glauben. Die Flacherde-Leute werden alle in ein Raumschiff gesteckt und in Orbit geschossen. Ja, zum Beispiel. Ja. Was wirklich das Problem an der Wurzel angeht. Würdet ihr so sagen? Ja, also ich sag mal so, mein Wunsch ist einfach, wenn jemand ein YouTube-Video sieht, in dem zum Beispiel jemand das einfach irgendwas behauptet, so dass es dann immer so gesehen wird, als von wegen, oh, das stimmt, das ist im Internet, wow. So, da würde mir so ein bisschen mehr Medienkompetenz gut tun. Beziehungsweise ich würde es halt einfach lieber sehen, dass sowas, also ich muss es jetzt nicht vielleicht das Unterrichtsmaterial an Schulen haben, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Bildungspolitiker so. Aber ich finde einfach, dass bei vielen Leuten diese Fähigkeit einfach fehlt. So, also das siehst du ja auch dann teilweise am Feedback auf Postillon-Artikel. Ja, also das ist ja unfassbar. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitverfolgt habt, aber das wird ja auch dann teilweise so ein bisschen so gezeigt. 20% der Zuschauer von Postillon nutzen es als Nachrichtenportal. Ekelhaft, ja, also das, was soll ich sagen? Ekelhaft, das nennt man Satire, du Kurs. Ja, und vor allen Dingen, es kennt halt nicht jeder alles so. Es kennt halt nicht jeder Rentner, der im Internet irgendwie unterwegs ist, ein Postillon. Und warum auch? Aber das ist doch auch die Idee hinter dem Postillon, dass die Artikel so geschrieben sind, dass du es vielleicht auch noch glaubst. Also das macht das Ding doch auch mal lustig. Ja, und also, hin und wieder schreiben sie auch mal Sachen, die sich hinterher bewahrheitet haben, gerade was so Unterstellungen für irgendwelche Ideologen angeht. Das ist noch nie gut angekommen. Ich erinnere nur an diesen Wetten-das-Typ von der Titanic, der gesagt hat, er kann am Buntstift lecken und die Farbe erkennen. Da gab es ja einen riesen Aufstand hinterher und der Typ hat Morddrohungen bekommen, lange vor dem Internet, weil er die Öffentlich-Rechtlichen getrollt hat. Klar, was diese Bildung angeht, das kann auf jeden Fall nie schaden. Was ich aber auch sehe oder was mir noch viel mehr Angst macht. Das kann auf jeden Fall nie schaden, ja. Ich glaube, also wenn ich jetzt irgendwie sagen sollte, ihr gehört alle bei mir in Unterricht, so, ich muss euch einmal was beibringen, weil ihr alle zu doof seid. Seid ihr denn der Meinung, das könnte nicht schaden? Also. Ja, vor allem, Bildung kann nie schaden, aber die ist doch total von heterosexuellen weißen Männern dominiert. Ja, bald ja nicht mehr. Also kann die ja doch schaden. Das ist ja keine richtige Bildung. Not real Bildung. Keine Ahnung. Ach, das, es oft auch Menschen gibt, die sind jetzt nicht ungebildet oder die sind nicht so platt dumm, wie wir hier auch gerade tun. Es ist nicht immer der Nazi-Dieter oder die Nazi-Frauke oder so. Sondern es gibt auch Nazis mit anderen Vornamen und es gibt auch Fraukes und Dieters, die nicht Nazis sind. Disclaimer, ja. Ende. Vielen Dank. Jetzt habe ich den Faden verloren. So, ja, genau, die lesen die Parteiprogramme, die legen sich ihre Argumente zurecht und zaubern irgendwelche Zahlen aus dem Hut. Und an so einer Stelle merkt man ganz oft, irgendwann ist dieses Thema eigentlich gar nicht mehr verargumentierbar. Es geht nicht mehr um Argumente oder um Fakten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die zaubern irgendwelche Zahlen aus dem Hut. Es geht nicht mehr um Argumente oder um Fakten. Was ist das denn für ein Diskussionsstil? Tja. Meine Gegner haben alle erstmal vornherein Unrecht. Alle Quellen sind fragwürdig und interessiert mich eh nicht. Wir schämen uns für diesen Mann. Argumente und Fakten. Dabei würde ich noch behaupten, dass jemand, der relativ gebildet ist, noch viel eher in der Lage ist, Fehlschlüsse zu verteidigen, weil er ein großes Allgemeinwissen hat, ja, und dann immer irgendein Puzzle findet, um einen Bias zu rechtfertigen. Also ja, und sowas wie irgendwie Verfolgungswahn, irgendwie, dass alle Leute sich irgendwie gegen einen verschworen haben, gibt es ja auch genug Beispiele von Leuten, die eigentlich nicht so doof sind. Ich sage nur hier Richard Nixon. Der hat ja angeblich den höchsten IQ von einem US-Präsidenten. Oder zumindest seitdem man es messen kann. Und der Typ war ja auch immer davon überzeugt, dass alle Leute irgendwie ihm was Böses wollen. Und die Juden und so weiter und so fort. I'm not a crook. Ja. Fakten, sondern man erreicht irgendwann so eine Stelle, da geht es um Moral, um Menschlichkeit. Und die kann man ja nicht mit Argumenten beibiegen. Wenn jemand sagt, okay, pass auf, 1 Million Flüchtlinge, wenn da halt nur 2 Terroristen bei sind, dann will ich lieber, dass die 1 Million Flüchtlinge draußen bleiben, weil das ist ja mein Leben und das ist mein Land. Ja, was haben die Deutschen? Ja, warte, da muss man jetzt aber auch mal sagen, also Leute, 2 Terroristen, die haben ja dann auch ungefähr 20, 30 Leute, die den terroristischen Akt gut finden und sie verstecken würden. 50 bis 250 Leute, die ähnliche Gesinnung teilen, also ideologisch gesehen, aber jetzt zum Beispiel selber zu feige sind, so eine Tat zu begehen. Und dann gibt es nochmal 500, 600, 700 Leute, die wiederum dieselbe Ideologie teilen, aber also einfach nicht aktiv werden wollen. Und dann hast du, also weißt du, es ist ja nicht so, dass du einen Terrorist hast, sondern Ebel, du hast ein Unterstützernetzwerk. Also, Zauberst du etwa gerade Zahlen aus dem Hut? Nein, also ich zitiere gerade, also die Zahlen selber, die sind nur so Pi mal Daumen, aber zu sagen, dass nur ein Terrorist was Böses macht und dass da nicht sehr viele Menschen dahinter stehen, ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Ja, trotzdem, dazu kann halt man sich. Deutschland the ist Long, halt War, Long War, the Rand Corporation, da kann man sich das angucken, wie sozusagen terroristische Bewegungen, wie viel Rückhalt die in der Bevölkerung brauchen, um überhaupt richtig aktiv werden zu können. Also, ja. Ja, und Deutschland ist kein Nachbarland von diesen Ländern und das ist auch nicht in Europa, diese Länder. Und deswegen ist es auch nicht irgendwie die erste Wahl, wo die Leute hinflüchten sollen. Also. Ja. Kann ich da kurz einhaken? Ja. Ist das okay? Weil mir platzt gleich die Hutschnur. Ich wollte nur Folgendes sagen. Also ich finde, was man jetzt wirklich nicht tun sollte, ist das so zu verharmlosen im Sinne von, oder ich sage, nein, man darf es nicht so darstellen, dass jetzt keine Diskussion mehr erlaubt ist. Ja, das ist ja immer so gerne vorgebracht von diesen Anonymous-Kollektiv-Anhängern und so weiter, die immer sagen, oh nein, alles ist gleichgeschaltet, keiner darf eine andere Meinung haben. Natürlich darf jeder Deutsche oder jeder Bürger insgesamt sagen, nein, ich möchte einfach nicht so viele Flüchtlinge in dem Land haben oder wir sollten den Zuzug stoppen. Guck mal, Winfried Kretschmann von den Grünen wollte irgendwie Balkanflüchtlinge schneller abschieben, hat er sich für eingesetzt. Sigmar Gabriel sagt auch so, wir können das nicht ewig machen, Horst Seehofer sowieso. Also du hast aus allen Parteien Leute, die sagen, Leute, so geht es nicht weiter, was ja auch nachvollziehbar ist bis zu einem gewissen Grund. Das einzige Problem, was ich habe, ist, wenn Leute sagen, so geht es nicht weiter, also sollten wir sie erschießen, ertrinken lassen oder irgendwie in die Gaskammer stecken. Der Ton macht die Musik. Argumentativ? Guck mal, argumentativ. Argumentativ kannst du immer sagen, weißt du was, ich stelle mir das Deutschland in 30 Jahren halt so vor. Ich möchte halt zum Beispiel dies und das und jenes so. Aber wenn du halt immer mit dieser komischen Rassenlehre kommst, dann bist du halt verloren. Entschuldigung. So, und genau das meine ich aber, dass man... Ja, und das wird aber so ja nicht passieren. Also das, worüber sie halt redet, ist, und deswegen richtet er sich auch zu Recht auf, ist ja nicht das. Es ist ja schon irgendwie, dass die Leute es falsch finden. Das ist ja eins für sie. Halt die Trolle und die, was auch immer sie da sonst noch gesagt hat, und halt die Leute, ja. In dieser Diskussion irgendwann an Punkt kommt oder immer wieder mal an Punkt kommt, und ich weiß gar nicht, wie, das ist ein altmodisches Wort, aber so Herzensbildung habe ich das Gefühl, und da weiß ich nicht, gibt's da Kurse für? Herzensbildung, sag mal. Bildung, Aufklärung. Liebe, ihr müsst Liebe lernen. Herzensbildung, ist es dann Wilhelm Reich, Orgon, Strahlung? Also, nee, ich verstehe schon, was sie meint. Sie meint Empathie und Mitgefühl. Aber kann sie bitte mal in ihren eigenen reingucken, wie wenig Empathie und Mitgefühl da verbreitet wird? Das war Mansplaining jetzt gerade. Hab doch mal ein bisschen Empathie. Ja. Sag doch der Frau nicht, was richtig ist. Das ist allein das, was die Leute kosten in Deutschland, die niemals als Flüchtlinge anerkannt werden würden, also dem deutschen Steuerzahler, wenn man die Kosten alleine genommen hätte und dem Flüchtlingshilfswerk von der UN gegeben hätte, hätte man damit 40, 50 Millionen Menschen helfen können. Also ich kann das mal raussuchen, die genauen Zahlen. Aber du hättest du bei der Selektion, wer reinkommt, besser aufgepasst und dasselbe Geld genommen und in humanitäre Ziele gesteckt, hättest du sehr, sehr viel mehr Menschen helfen können. Und so hast du jetzt Leute, die niemals Anspruch auch auf Hilfe hatten, die Geld sozusagen verbrauchen, was mit dem man sehr viel hätte Gutes tun können. So. Und das ist eine rein humanistische Kritik. Und aber sowas wird ja auch rausgelöscht. Also, Herzensbildung haben wir gehört. Ich will gerade mal ein Beispiel nach oben holen. Wir haben hier noch jemand, Sami David von den Neuen Deutschen Medienmachern. Erstmal schön, dass du da bist. Er wird uns ein Projekt, genau. Kommt noch ein bisschen rüber. Er wird uns ein Projekt vorstellen, wo es genau um diese Thematik geht. Was kann man im positiven Sinne gegen die Hasskommentare tun? Erstmal sag mal, was sind die Neuen Deutschen Medienmacher? Die Neuen Deutschen Medienmacher sind eine NGO von Journalistinnen, die sich dafür einsetzen, dass es in den deutschen Medienhäusern eine andere Perspektive noch gibt, nämlich die der Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Da sind einfach noch viel zu wenige in den deutschen Redaktionshäusern, vor allem natürlich in den Chefpositionen, aber auch sonst. In der Gesellschaft haben wir ungefähr 20%, in der Redaktion leider nur gut 2% maximal. Okay. Und eins der Projekte, das ihr macht, ist ein Projekt des Europarates. Worum geht es da? Es geht um Hasskommentare. Genau, das Ganze nennt sich No Hate Speech Movement, wird auch schon in etlichen EU-Ländern durchgeführt. Und in Deutschland startet das gerade. Es geht einfach darum, dass auch positiv eben eigentlich zu besetzen, zu sagen den betroffenen Gruppen, hey, wir stehen für euch, wir sind eigentlich eben nicht. Ja, das ist das Ding mit diese schöne, super tolle Meme-Kollektion mit irgendwie dieser einen Alten von Golden Girls mit ihrem Messer in der Hand, Männerrechte und diesen ganzen Kram, ne, ja. Das ist alles positiv, das ist alles total positiv. Das ist alles Bildung, so, lernt das mal. Das ist organisierte Liebe. Ja, genau, so Herzenserziehung, so. Bei dem Thema fällt mir ein, organisierte Liebe, wir wollten ja heute auch noch kurz Liebe organisieren, weil Weihnachten ist und weil einer unserer treuesten Zuschauer im Krankenhaus Weihnachten verbringen muss. Genau. Deswegen nutze ich diese besinnlichen Begriffe einfach mal, um dem guten Splendid mal ciao, alles Gute zu wünschen und so fröhliche Weihnachten, wie das im Krankenhaus möglich ist, und auf jeden Fall gute Besserung. Wird wieder gesund. Ja. Auf dass du unseren Chat wieder bereichern kannst. Ja, wie gesagt, alles Gute und lass den Kopf nicht hängen. Ja. Nicht mit den ganzen Hatern, sondern hier gibt es auch ein positives Internet und hier gibt es irgendwie Menschen, die gut finden, wie ihr seid und so weiter. Wir werden da auch Unterstützung bieten in Form von Counter-Speech-Argumenten, das heißt, wie man in Diskussionen einsteigen kann, das Ganze auch sortiert einfach nach den verschiedenen Themen, weil das ja ein ganz breites Spektrum ist, ja nicht nur irgendwie Rechtsextremismus oder Antisemitismus, sondern es geht ja weiter mit Homophobie, mit Antiziganismus. Genau, und wir wollen am Ende vor allem auch zeigen, dass es einfach viele sind, die laut und freundlich sind und die sich für eine bessere Welt und für mehr Menschlichkeit. Er hat Antigermanismus nicht an der Eck benannt. Antigermanismus. Das gibt's doch nicht. Auch das hast du doch gerade erfunden. Na, Antigermanismus, der Hass gegenüber Deutschen aufgrund von, weiß ich nicht, irgendwelchen da Merkmalen. Also, das ist auch Hass, wenn man Deutschen mag. Ich habe neulich mal irgendeine Kommentatorin sagen hören, dass den Deutschen und den Österreichern der Judenhass ins Blut geschrieben steht. Und da dachte ich mir auch, das ist Antigermanismus. Das tut mir leid. Das ist auch diese eine Schauspielerin, oder? Das war so eine Schauspielerin, glaube ich. Ja, ich muss mir die Debatte aber nochmal angucken. Ich habe die Debatte nur empfohlen bekommen mit dem Satz, dass dieser Satz da drin genannt wird. Habe es aber selber noch nicht gesehen. Ja. Super, ja. Das heißt, den Leuten wird ein Tool an die Hand gegeben, mit der sie sich leichter in die Diskussion einmischen können. Genau, also es soll auf jeden Fall auch Dinge geben, die man ganz schnell teilen kann. Auf der Website, die wird im Juli starten, vorher sind wir natürlich auf Social Media auch weiter vertreten. Ganz schnell irgendwie Bilder teilen, lustige Sprüche und alles, was es irgendwie so leichter macht, wirklich mit einem Klick in die Diskussion einzusteigen und einfach... Wir können da kein Hetzfleisch erkennen. Das läuft ja jetzt schon eine ganze Zeit, das Ding, und mir hat noch nie jemand eins von deren lustigen Counter-Speech-Argumenten oder Memes darunter geklebt. Scheint nicht so zu laufen, oder? Nö. Ja, was geht, ist ja geflossen, von daher hat das, glaube ich, seinen Zweck erfüllt. Einfach Herz zu zeigen, anstatt vorher sich erstmal 20 Seiten Buch durchlesen zu müssen, das hilft halt auch meistens nicht, weil man nicht so viel Zeit hat. Genau, okay. Lies kein was? Buch, verteil einfach dieses beschissene Meme mit der Alten mit dem Messer und Männerrechte. 20 Seiten Buch durchlesen, was für Bücher sind das? Also es gibt gute Bücher, die auch nur 20 Seiten haben, aber warum, ich finde warum Feminismus großartig ist, 20 Seiten Buch. Kapitel 1, nein, aber guck mal ins Wörterbuch, da steht, das ist für Frauen. Kapitel 2, Frauen. Kapitel 3, Frauen. Kapitel 4, aber prinzipiell habe ich schon kannst gesagt. Du doch nicht gegen den Hass ordentlich argumentieren, wenn du als Position vertrittst, aber bitte kein Buch lesen zu müssen. Also, ja. Aber du kannst ein Meme teilen, ein Meme für die Liebe. Ja, wie oft haben wir denn schon gesagt, dass diese Projekte von diesen ganzen Millennials sich dadurch auszeichnen, dass man mit null Aufwand irgendwas erreichen will, weil das wäre zu anstrengend. Und immer keine messbaren Ergebnisse vorzuweisen. Nee, die sind faschistisch. Also das finde ich auch immer das Geniale, so dass du dich nie irgendwie darauf einlässt, wie du dir denn deinen Erfolg deiner Kampagne misst. So, das finde ich immer sehr gut, weil da kann man dann sehen, dass Geld gut investiert wird. Geht mal zur Bank und sagt, ich hätte gern 500.000 Euro. Und dann sagt der Banktyp zu dir, warum? Und dann sagst du, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also das ist jetzt so mein Ding. Ich will einfach nur das Geld haben. Ich werde schon wissen, was ich tue. Ich organisiere Liebe. Und dann kriegst du das Geld. Und dann weißt du, so, warum funktioniert das in der Bank nicht? Aber wenn du zum Staat gehst und sagst, ich mache was gegen Hass, sagen die, wir wissen zwar nicht, wie du das evaluieren möchtest, was du denn erreicht hast mit deiner Kampagne gegen den Hass, aber wir geben dir jetzt einfach mal Geld, ohne dass du nachweisen kannst, dass du irgendwas gemacht hast. Prinzipiell sagen sie das ja, wie das evaluiert wird, das hatten wir uns auch irgendwann schon mal angeguckt, halt auf der Basis, dass man dann wieder so Fachbegriffe wie die Jugend über Medien ansprechen oder sowas dann da irgendwie benutzt, als Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und dann heißt es halt hinterher so Evaluation, ja, wir haben die Jugend über Memes und so angesprochen, wie wir vorhatten. Punkt. So. Ja, und Ja, und dann tust du nicht irgendwie mit einer Google Reverse Image Search sagen, okay, das Meme wurde 2 Millionen Mal gepostet, das war unser Erfolg, sondern du sagst, wir sprechen sie damit an. Das ist das, was ich meine. Du tust es nicht quantifizierbar nachweisen, dass du Leistung erbracht hast. Okay, und die Webseite wird heißen, gibt es auch schon? No-hate-speech.de, genau, im Moment noch ein Platzhalter. Aber okay, ja. Super, vielen Dank. So, vielen Dank, Sami. Was ich jetzt und was ich in seinem Punkt, dieses Projekt geht ja nicht nur um Flüchtlinge, sondern es geht generell um Hasskommentare. Was mein Eindruck ist in den letzten, eben seit dem Sommer letzten Jahres, es geht so eine ganze Bewegung durch die Öffentlichkeit nach dem Motto, man wird doch mal sagen dürfen. Und das geht nicht nur um Flüchtlinge, es geht generell um Rassismus, es geht generell um Homophobie und so weiter und so fort. Es werden immer lockerer Dinge sich von der in Anführungszeichen Seele geschrieben, die hätte man ja vor 2 Jahren, da hätte man sich nicht getraut, die zu äußern. Ja, ist aber, das so? Aber komm, es ist doch eine viel bessere Gesellschaft, wenn Menschen das sagen können, dann kannst du mit ihnen darüber sprechen. Wenn das nie jemand aussprechen darf, weil er dauernd geächtet wird, dann tut in seinem Oberstübchen ja wohl kaum irgendwann mal ein Rädchen einen Schritt vorwärts. Also und sich die Position neu überdenken und das neu evaluieren. Wenn die Person nur mit Menschen darüber sprechen kann, wo sie bereits weiß, dass sie ähnliche Ansichten vertreten, dann hast du ja den Hass nicht ordentlich angepackt, sondern du hast dafür gesorgt, dass sich die Menschen, die die Position haben, jetzt in Gruppen zusammenschließen. Good job, you fucking moron. Meine Fresse, Alter. Oh. Der Hass zieht sich einfach um. Ja, der Hass zieht sich einfach um. Oder ist es nicht so? Bin ich gefragt? Ja, okay. Ja, ich glaube, das war einfach in Deutschland in den letzten 15 Jahren generell so eine Sache. Guck mal, für mich war das immer so, es hat irgendwie angefangen mit dem 11. September. Ja, das dann irgendwie, das war so das erste Mal, dass sich Deutschland kollektiv vielleicht mit dem Islam auseinandergesetzt hat. Und dann war es halt direkt irgendwie der schlimmste Terroranschlag unserer Zeit. Da ging es irgendwie 10 Jahre später, kam dann Sarrazin mit seinem Buch, wo er dann irgendwie belegt hat, dass wohl die Muslime genetisch halt einfach nicht zu uns passen. So ist halt so, kann man von Natur aus nichts machen. Da wurde quasi noch so dieser wissenschaftliche Anstrich irgendwie versucht, dem zu geben, damit so einen gewissen Grad an Bürgerlichkeit noch hat, dass dann kurz danach kam mir Pegida. Bei Pegida gab es dann überhaupt keinen wissenschaftlichen Beleg mehr. Dann haben sich, und das hat mich erschrocken, da haben sich Leute wirklich nicht mehr geschämt, sich irgendwie so auf die Straße zu stellen und halt wirklich die ältesten Parolen wieder rauszuholen. Und auch diese, so heißt es, da streichen Leute den Koran durch auf dem Plakat oder machen so Multikulti stoppen und sowas. So, das ist für die wieder jetzt angenehm. So, die rotten sich irgendwie so zusammen. So und im das hat es noch nie gegeben in Deutschland, dass sich die Leute über den Koran aufgeregt haben. Ja. Generell, in den letzten 2000 Jahren, nie. Keine amtierende Bundeskanzlerin hat Multikulti auch nie für gescheitert erklärt. Ja, das ist auch nie passiert. Ja, aber ich meine jetzt mal ganz im Ernst, weil das war ja auch dieses Ding, dass die Rechten ja mit den Muslimen halt verbündet waren in den beiden Weltkriegen. Ja. Und natürlich keiner von denen irgendwie Bock hatte, dass die hier bei uns vorbeilaufen und quasi hier leben dann. Aber verbündet waren sie halt schon. Und insofern hat es halt das mit dem Koran durchstreichen jetzt auch erst gegeben, seitdem wir halt eine muslimische Gemeinschaft überhaupt haben in Deutschland. Und hat Sarrazin ein kinetisches Argument vorgebracht? Da bin also ich mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, der hat doch eher irgendwie auf Bildung und sowas auch. Aber ich dachte, ja. Er hat darauf verwiesen, dass die Leute, die Nobelpreise erhalten, in der Regel keine praktizierenden Muslime sind. Das dachte ich, dass er darauf verwiesen hat, auf diese Studienerhebung, wer hat denn mal sich einen Nobelpreis verdient? Das dachte ich, aber ich weiß es nicht. Ansonsten müsste ja auch der Islam genetisch sein, damit das irgendwie funktioniert, das Gebäude. Ja, und Islam ist irgendwie eher eine Religion, also wie eine Rasse oder eine Ethnie. Also ich weiß, dass das paraphrasiert, aber hat Sarrazin wirklich genetische Dinger vorgeschlagen? Ich dachte, er hat. Nee. Also. Im Internet natürlich genauso. Und wozu das geführt hat, haben wir letztes Jahr gesehen, was dann wirklich auch das Rekordjahr war mit diesen ganzen Brandanschlägen und so weiter. Also du siehst, irgendwann reicht es den Leuten auch nicht mehr einfach nur so aggressiv drauf zu sein, sondern irgendwann muss das auch raus. Ja, also irgendwann muss dann wieder geschlagen werden und dies, das. Und das trifft ja auch nicht nur Flüchtlinge. Man kann ja auch sagen, frag einfach mal den Deutschen Journalistenverband. So, der wird dir auch sagen, dass halt gegen Journalisten auch die Gewalt wieder steigt. So, ich meine, auch hier in Berlin vom Tagesspiegel, der Schiemann, der dann auch so irgendwie auf offener Straße niedergeschlagen wurde, weil er halt irgendwie sich gegen die AfD positioniert hat in seinen Kolumnen und dann noch so als linke Drecksau auf der Straße beschimpft wird und sowas. Das heißt einfach diese Scham, diese Hemmung, so diese Hemmschwelle, die sinkt immer weiter. Und das, was wir dann im Internet sehen, ist ja wirklich nur noch so die erste Saat davon, sage ich mal. Und das wird halt nach meinem Verständnis, wurde das die letzten Jahre immer schlimmer. Die erste Saat, ja, meine Güte, Alter. Die erste Saat. Ja, in der Weimarer Republik war Hassrede auch verboten. Hat wunderbar funktioniert. Ja. So, Flash News. Aus der Weimarer Republik. Tatsächlich war es da so, dass die Rede, die verboten war, dass dann die Leute das als Medaille entgegengenommen haben, dass sie eine Haftstrafe verübt haben, dafür, dass sie irgendwas geschrieben haben. So war es damals. Das war ein Ehrenschlag von den Leuten damals, wenn sie wegen Hassrede drangekommen sind. Da muss man sich dann überlegen, ja, wie kriegt man den Hass weg? Vielleicht eher mit einer Debatte, wie mit wir müssen alles Mögliche verbieten dann auch Sachen, die nicht schlimm sind und bringen dann mehr Leute gegen die Verbote und das Establishment allgemein auf. Ja. Und Gewalt gegen Personen des öffentlichen Lebens hat es auch schon immer gegeben, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, das war früher auch nicht legal. Also, es gibt's doch auch von allen Seiten, Mann. Ob du jetzt einen Cartoon machst oder eine Tageszeitung, ja, meine Güte, ist das kacke, aber ja. Oh Gott, ich kann mich aufregen, Alter. In 5 Jahren aussieht oder was wir dann irgendwie für, keine Ahnung, für Geschehnisse zu betrauern haben werden oder sowas, ja, was dann passiert ist, so kann ich mir nicht vorstellen, keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt nur nach der Entwicklung gucken, wie das irgendwie die letzten Jahre gelaufen ist, dann muss man sagen, es sieht danach aus, als ob es immer, immer schlimmer wird. Jetzt rein erfahrungsbasiert. Es war halt auch noch nie so leicht, für Positionen so schnell und so unmittelbar Bestätigung zu bekommen, ne? Also das hat auch so eine Dynamik. Man schreibt dann mal ganz vorsichtig vielleicht irgendwas Negatives über Flüchtlinge oder wie auch immer und zack, wird dieser Kommentar einfach geliked oder der Beitrag. Ja, aber das funktioniert doch in alle Richtungen. Ja. Das funktioniert auch in alle Richtungen. Twitter ist das Näherste, was wir zur Telepathie haben. Du kannst in Kenia mit einem Internetanschluss stehen, irgendwas auf Twitter rausfurzen und die ganzen Leute weltweit können es liken und sharen. Meine Güte! Aber das funktioniert doch für jede Position. Das ist doch... Ja, das kann halt auch sein, dass sich die Leute dann auch abregen. Ne? Ihr stellt das immer so hin, als ob sich Leute dann quasi... Als ob die nur deswegen rausgehen würden und irgendwelche Flüchtlingsheime anstecken, was ja auch nicht so oft passiert, wie es immer behauptet wird. Und weil sie vorher irgendwie vom bösen Internet irgendwie dazu verleitet worden sind oder so. Und die, es gibt auf jeden, der sowas macht, kommen garantiert 1000 Leute, die nur irgendwo mal abrenten und dann liken das 2 Leute und dann denken sie sich so, naja, bin ich wohl doch nicht ganz alleine damit und dann gehen sie friedlich schlafen, so, ne? Und regen sich wieder ab. Genau. Aber das könnt ihr euch dann wieder nicht vorstellen, dass das so läuft. Härter zu werden und härter zu werden, ne? Und merkt, geil, je aggressiver ich bin, desto wütender ich bin, desto mehr Likes kriegst. Aber ihr unterstellt denen das auch, dass die alle wütend sind und das aus niederen Beweggründen irgendwie machen. Und dann trauen sich die Leute plötzlich immer mehr und immer mehr und immer mehr, bis dann halt irgendwann, bis sie irgendwann im Klausnetz stehen. So. Okay, das ja, ist eine Folge von sozialen, von einfach den Funktionen, die das Internet bietet. Und wir können nichts dagegen tun, weil du beschreibst es als automatischen Effekt, als nicht zu verhindern. Ich glaube mal so, du wirst mit dem Social Media Team auf Facebook jetzt keinen Brandanschlag verhindern oder sowas. Ne? Also das wird es halt einfach weiterhin geben. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass man sich da selbst auch wieder so ein bisschen zu wichtig nimmt und dann denkt, man hätte da so voll den Einfluss drauf, irgendwie, wie Leute sich verhalten, wenn man die in den Kommentaren maßregelt. Ich glaube nicht, dass, also ich würde es mir gerne wünschen, das wäre eine schöne Sache, wenn vielleicht eine Person sich mal gedacht hätte, oh, die Welt hat mich gesperrt, vielleicht sollte ich meinen Lebensentwurf überdenken. So, also ich glaube nicht, dass das jemals vorgekommen ist, so, es wäre schön, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ja, genau, aber was die Welt Ebel, ist das vorgekommen? Ja, ich sollte meinen Lebensentwurf überdenken, nachdem ich bei der Welt sachlich geschrieben habe, dass die Demografien von Ländern unterschiedlich sind und dass, wenn Menschen aus einem anderen Land mit einer anderen Demografie kommen, dass das dann anders ist wie die Demografie in Deutschland. Das war mein Argument und dafür wurde ich geblockt und darüber sollte ich meinen Lebensweg neu durchdenken, Mann. Dafür. Wow. Das, glaube ich, ein kleiner Teil zumindest dieser Lösung sein kann, ist eben es ist alles abgegriffen und wir reden da dauernd drüber, aber es ist die Diskussion und der Dialog mit den Leuten. Ich habe das auch gestern schon mal beim Eröffnungspanel gesagt, es gibt nicht dieses eine Argument oder diese eine Zauberformel, mit der du jemanden dazu bringst zu sagen, ah ja, stimmt, Mensch, jetzt finde ich Flüchtlinge auch total geil. Aber je öfter man redet, je öfter man gegenargumentiert, eben auch Counter-Speech fördert. Das heißt eigentlich auch total geil. Findet ihr die einfach total geil? Also vor allem im besten Fall. Zu flüchten ist doch an sich nur was Negatives, weil die flüchten ja nicht, weil es nur Liebe gibt in ihrem Land. Ja. Also das ist ja für die Leute anstrengend, es ist blöd, dass das Land kaputt ist, du bist dann in einem anderen Land auf staatliche Hilfe angewiesen, das ist doch alles in allem ein nicht positives Ereignis. Ja. Also, normalerweise wäre das so, ja. Ja, und das ist halt auch so komisch, ne, dass so Leute wie die Dame das halt eben so sehen. Und das ist halt eben auch was einem schnell auffällt, wenn man sich das so ein bisschen durchliest, was da so geschrieben wurde. Und das ist halt, dass das vielen Leuten dann auch sauer aufstößt. Wo sich dann halt wirklich denken, so, findet ihr das jetzt toll oder wie? Weil es ist halt so oder so eine Katastrophe. Und ich lasse das ja meinetwegen durchgehen, dass man sagt so, okay, die Merkel musste den Knopf irgendwie drücken für dieses Sonderding. Weil ja auch die alle in Rumänien und so gestanden sind und nicht weiter konnten oder wollten oder wie auch immer. Und ja, meinetwegen. Aber auch dann ist das ja kein Grund zum Feiern, dass die Korken knallen, so nach dem Motto, jetzt ist alles prima. Das ist doch alles, für jeden, der damit zu tun hat, ist es eigentlich scheiße. Ja, also das heißt ja nicht, dass es dann furchtbare Menschen sind, sondern einfach nur an sich ist es eine Ereigniskette von unguten Ereignissen. Also schon, ja. Dass man radikale Positionen glätten kann, zumindestens, und entradikalisieren kann, das kriegt man halt dann leider oft nicht mit, weil Menschen, die man vielleicht in dem Moment erreicht hat oder zum Nachdenken gebracht hat, die verschwinden dann halt oft einfach aus der Diskussion und tauchen nicht mehr auf, aber die schreiben halt in den seltensten Fällen, hey, Welt, geil, ich gehe da jetzt mal drüber nachdenken. Gut, eine wichtige Geschichte im Netz war ja auch, dass Facebook dazu angehalten wurde, die Kommentare stärker zu kontrollieren. Ist das der richtige Weg? Also mir scheint das sehr problematisch, weil es ist ja nicht nur etwas, was wir hinnehmen, dass mehrere Auffassungen geäußert wird, sondern es ist etwas, was wir grundsätzlich ja wollen. Wir wollen ja die Meinungspluralität, wir wollen ja auch widersprechen, wir wollen auch keinen intellektuellen Club. Demokratie ist nicht durch irgendwelche Universitätsseminare charakterisiert. Ich würde auch sagen, das Wir würde ich, glaube ich, nicht benutzen in diesem Panel, Herr Professor, Doktor. Das scheint mir ja nicht so, dass das angebracht ist. Heißt nicht Rationalität und Begründbarkeit ausschließlich, sondern es gibt eben auch eine bestimmte Form von Subjektivität, die wir auch dort noch mit schützen. Die Frage ist nur, wann es umkippt. Wann es umkippt, genau in diese Radikalisierung und die tatsächlich gegen konkrete Rechtsgüter, Integrität der Person und so weiter gerichtet ist. Halt mal kurz an. Am ehesten tust du Faschisten und Marxisten rekrutieren innerhalb von Universitäten. Also komm mir bitte nicht mit, die Uni macht alles besser. So. Nein. Wenn du dir die Lebensentläufe von vielen Marxisten und Faschisten anguckst, dann ist irgendwas mit Bildungseinrichtungen und Universitätsprofessor, Doktor, Leute, die dort rumgammeln, eigentlich sehr, sehr oft vertreten. Also, so dieses dumme Volk, so was jetzt seine Bauchentscheidung macht mit einem inkorrekten Bild. Ja, wenn du dir die einzelne Person anguckst, dann mag die nicht den kompletten Überblick haben, aber wenn du ganz, ganz arg viele Menschen nimmst, die keinen großen Überblick haben, dann ist diese gesamte Entscheidung darüber eigentlich qualitativ höher, wie wenn sie von einer intellektuellen Elite kommt. Ja, also ich mag dieses Leute bashen manchmal nicht so. Also weißt du, das Volk bashen sozusagen. Ja. Dass sie alle dumm sind und dass sie alle nur mal sich den Intellektuellen anhören müssen und sie dann schon erleuchtet sein werden. Das finde ich immer so ein bisschen vielleicht. Eine problematische Entwicklung, weil wir grundsätzlich auch abweichende, auch uns politisch vielleicht zuwiderseiende Meinungen zulassen, als einer Grundsatzentscheidung heraus. Das ist die Figur, der wir verfassungsrechtlich folgen, dass wir nur dann einschreiten, wenn tatsächlich bestimmte Rechtsgüter gefährdet sind, etwa öffentliche Ordnung, etwa konkrete Aufforderungen zu Gewalttaten und so weiter. Bis dahin müssen wir das alles aushalten, diskutieren, Gegeneinwände, die Strategie, die vorgestellt wurde, war ja sehr, sehr, sehr vielversprechend, aber im Grundsatz müssen wir es aushalten, weil das eigentlich das ist, was ist, was unser demokratisches, meinungsplurales Verständnis konstituiert. Und dann kommt die Frage, was geschieht denn, wenn da ein privates Unternehmen dazwischen tritt und vielleicht zu früh einsteigt? Oder überhaupt diese Überprüfungskompetenz, die eigentlich dem Staat und dem Staatsanwalt gewissermaßen obliegen müsste, da müsste tatsächlich natürlich vielleicht rigider eingestiegen werden, aber jenseits dessen jedenfalls die Frage, was eigentlich noch zulässig ist und was möglicherweise eine uns nur irgendwie unangenehm und vielleicht ekelhaft irgendwie oder nicht tragbar erscheint, aber eben immer noch im Meinungsspektrum irgendwie legal sich präsentierende Auffassung ist, wenn die dann auch irgendwie durch das private Unternehmen einfach außen vor gelassen wird. Und das scheint mir eine sehr problematische Entwicklung zu sein, dass wir hier auch so eine Art Großunternehmen als Filterorgan dazwischen schalten, das vielleicht dann im Zweifel zu Ungunsten der Meinungsfreiheit optiert. Im Zweifel zugunsten eines Mainstream-Diskurses, auf dem man sich relativ sicher sein kann. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich so, dass wir bei den entsprechenden rechtsextremistischen Positionen uns relativ schnell einig sein werden. Aber darauf muss es ja nicht begrenzt sein. Wir haben insgesamt dann die Gefahr, dass Meinungspluralität zurückgedrängt wird zugunsten eines von Seiten eines privaten Unternehmens unterstellten Konsenses in der Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist mit der demokratischen Figur wirklich nicht vereinbar. Okay. Tja, Sie haben gerade gehört, eine sehr gute Rede gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was zu dem Zeitpunkt, wo das da entstanden ist, ja noch nicht auf dem Tisch war, also wo noch keiner was von gehört hatte. Hätten die Herrschaften vielleicht mal auf den Herrn da gehört, dann hätte man sich einiges gespart. Okay. Ja. Ich muss sagen, ich sehe am Ende der Diskussion drei Perspektiven. Die eine ist, wir müssen es aushalten. Es gehört dazu. Reich sagt, ich weiß nicht, wo das noch hinführen wird. Es wird immer schlimmer. Und Karline sagt, wir müssen das ausdiskutieren. Und wenn wir es ausdiskutieren, werden wir vielleicht den Weg finden. Und hier, was die neuen deutschen Medienmacher vorgestellt haben, ist ja vielleicht ein verheißungsvoller Weg. Aber ich glaube, nee. Das ist alles Vermutung und wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Naja, also abschließend kann man festhalten, dass wir halt wirklich... Ja, das ist auf jeden Fall gut, die neuen deutschen Medienmacher. Das sind übrigens die mit dem... Wenn die nicht hätten... Müssen wir nochmal darauf hinweisen, für die Leute, die uns nicht so lange zuhören. Wir hatten schon mal darüber berichtet, dass die neuen deutschen Medienmacher bei denen auf der Webseite gibt es ein sogenanntes Glossar für die Einwanderergesellschaft mit Formulierungshilfen, sogenannten Formulierungshilfen, wie man quasi über Flüchtlinge, Migration und sowas zu berichten hat. Also was jetzt vielleicht nochmal den Verdummungsgrad der Bevölkerung angeht, dass du wirklich in einem Land lebst, wo der Justizminister den Leuten erklären muss, dass sie bitte nicht öffentlich zum Mord aufrufen. So, also herzlichen Glückwunsch. Ja, das war doch bei Presseclub, okay. Hat doch auch irgendein intellektueller Heini, hat doch genau dasselbe gemacht, Alter, weißt du, das hat er in der Presse auch gemacht. Weißt du, Du meinst jetzt, dass er zum Mord aufgerufen hat quasi? Ja, der meint ja bei Trump, da hilft er nur noch, man könnte ihn erschießen. Es gibt so für Presseclub, Alter. Ey, Presseclub Phoenix. Weißt du, man wird ja behaupten, okay, wenn das bei RTL oder so passiert, aber Phoenix, wenn es dort passiert, meine Güte, Alter. Wem ich gratulieren möchte? Er hat uns allen gratuliert, dass wir so weit gekommen sind. Ich möchte allen gratulieren, die sich immer wieder in Diskussionen einmischen und immer wieder mitreden, auch wenn es frustrierend ist, auch wenn es manchmal eine Sisyphus-Arbeit ist. Ich bewundere Menschen, die immer wieder losgehen und sagen, nein, du hast nicht recht. Okay. Und nein, du hast nicht recht. Und auch nochmal sagen, nein, du hast nicht recht. Du hast nicht recht. Wie bewundere ich auch die Menschen, die das sagen. Die können einen Satz fehlerfrei aussprechen. Toll. Boah. Ja, ich glaube, danach kommt noch der Abschied. Ja. Lass gut sein. Lass gut sein. Grauenhaft. Ja, Kinders, Menschen da draußen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir an Weihnachten noch so ein bisschen muntere, fröhliche Stimmung verbreitet haben durch unser blödes Geschwätz. Und ich hoffe, dass ihr die Feiertage gut genießt und euch um eure Familie kümmert. Und wenn ihr alleine seid an Weihnachten, dann könnt ihr unseren Stream anschauen. Und ich hoffe, es geht euch gut da draußen. So, so. Lasst euch von dem ganzen Schmarrn nicht unterkriegen, ob das jetzt Politik, Aktivisten oder irgendwas im persönlichen Leben ist. Macht euch mal keinen großen Kopf darüber. Der Mensch ist gewaltiger als das Schicksal, das er trägt. Und ihr kriegt das schon hin. So, lasst euch einfach nicht unterkriegen. Und lasst euch auch nicht gendern. Also, ja. Ja, ich wünsche euch allen schöne Tage und dass ihr die mit Leuten verbringt, die ihr mögt und dass ihr euch gut erholt. Das ist mein großer Wunsch für diese zwischen den Jahren Zeit, dass ich mal ein bisschen Ruhe kriege und mich mal lang machen kann. Lasst euch nicht ärgern. Ja, dann bis nächsten Sonntag, würde ich sagen. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.